And just so everybody knows, the number one and two lightweights in the world are right here, me and my man right here. Bringing in Gilbert Melendez here, of course, off a huge victory in his own right. So, Nate, are you going to stick around at 155 or are you going back up to 70? Let's just talk about this real quick. My man beat Ben Henderson for the title, and for some reason, they let Anthony Pettis fight him. So, you and Thompson, you know, man up and get with me and my boy right here, because this is our division. We're going to beat your asses. That's what's up. I know you've always been quick to credit Melendez. Can you talk us quickly through the combinations? Obviously, the throw was huge, but the combinations were on point. Yeah, I won. That's what's up. Hey, my partner's here, too. Ivan Posas, Chris Diaz, Nick McDermott, Ronda Rousey. She did awesome in her last fight. The homegirl. And Chris Davia, I appreciate that would work. We got to go. I got shit to do, man. I'm hungry. Do your thing. Your winner is Nate Diaz. Das ist ein Geheim, das ist eine geheime Aufnahme. Er denkt, ich hätte noch nicht angefangen. Weißt du, wo wir jetzt unsere Getränke haben? Das waren die schönsten 60 Sekunden meines Lebens. Ja, einfach vom Titel her. Ja, können wir jetzt... Ich habe gerade beim Pissen habe ich Don't Stop Me Now gehört. Ich auch. Also, können wir jetzt... Ja, ich bin durch. Hallo Chris. Hallo Ricky. John Anik, vielleicht kannst du so mit Kenny Florian reden. Das? Ja. Mach mal die ganze Zeit wie Kenny Florian. Kenny Florian ist so random, ich weiß gar nicht, wie der redet. Der redet immer die ganze Zeit so. Das ist doch schon John Anik. Ach so. Ja, es ist ein und dieselbe Person. Ich glaube schon. Ich habe erst neulich rausbekommen, dass Kenny Florian Ex-MMA-Fighter ist. Hätte ich mir bei den Ohren zwar auch denken können, aber wusste ich gar nicht. Stress. Jetzt ist Zeit. Für einen Moment der Stille. Wieso? Wie du es vielleicht schon am Ton erkannt hast, ist das nicht irgendein Wein. Es ist... This is the Return of the Great One. Laufender Katzenbeißer Samtrot ist back on track. Mein Schreibtisch. Leute, hallo Freunde des MMA Radio, eurem Lieblings-MMA-Podcast und gleichzeitig auch der Koryphäe, Chris, ja. Unter den MMA-Podcasts. Es ist ganz schön schwer, mit dieser Situation gerade klarzukommen, wenn man vor 4 Minuten noch gepennt hat. Ja, deswegen bin ich da. Ich bin das Erweckungserlebnis für dich. Mhm. Und bevor wir loslegen, habe ich wieder eine Mail gekriegt. Das gibt's ja überhaupt nicht. Eine Doppelmail. Oh, wahrscheinlich mit Lesebeschädigung. Ich sage ja immer, das ist der einzige Gag, der immer wieder lustig ist. Ja, aber ist das schön. Wenigstens einer. ja. Weißt du eigentlich, warum die Koalitionsverhandlungen so lange gedauert haben? Naja, wenn's... Also ich hoffe jetzt nicht, dass das was mit der Mail zu tun hat. Oder mit dem Geräusch, dass diese... Dass diese Mail-Client immer macht. Die Koalitionsverhandlungen haben sich ja ein bisschen gezogen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, ich weiß warum. Ja. Aber jetzt keinen schlechten Gag. Nee, nein, ich weiß es nur. Ja. Die hatten nur drei Salzstreuer. Ja, gut. Aktion 50! Ja, wie ihr ja mitbekommen habt, haben wir bislang auf YouTube leider noch kein Chris Lieblingsmomente von Reds Video veröffentlicht. Chris? Das ist aber alles. Was war da los? Nee, das läuft. Gut, die Produktion ist praktisch im vollen Gange. Die ist auf Hochtouren läuft die, auf Hochtouren. Kann man das vielleicht vergleichen mit so einer Situation wie am Sonntag, als sich zwei Geistesgestörte hingesetzt haben und sich dachten, komm, wir kommentieren machen einmal so ein Event weg hier. Mhm. So ein 80-Stunden-Event, ähnlich kann man das, nur schlechter. Okay, dann freuen wir uns natürlich weiterhin auf den Hauptpreis, der unter den Twitter-Followern verlost wurde. Aber ja, Chris, viel interessanter ist natürlich Facebook. Facebook ist unser Sorgenkind. Ja. Das ist einfach so. Da müssen wir auch, also wirklich klaren, was müssen wir da machen? Klar Schiff. Das müssen wir mit Argusaugen beäugen. Ja, weil auf Facebook fehlen uns weiterhin 12 Likes. Ja. Zur Glückseligkeit. So. Oh. Hatten wir nicht letzte Woche sogar noch 39? Nein. Verloren haben wir bislang Gott sei Dank noch niemanden. Aber Chris, eins ist klar, ich vermute einfach, es liegt daran, dass die meisten oder dass ich nicht oft genug die Facebook-Adresse genannt habe. Kann sein, dass ich die immer nur so wegnehme. Das kann sein, ja. Ja, deswegen gebe ich mir heute besonders Mühe. facebook.com/mmaradio.de. Und jetzt kommt der Hammer, Chris. Es gibt bestimmt ein paar Schreibfaule unter unseren Hörern. Das kann gut sein, ja. Und für die habe ich eine eigene Domain gekauft. fb.com fb.com/mmaradio.de. Das ist für die, die einfach ein paar Buchstaben sparen wollen. Mhm. Aber bitte, bitte erfüllt uns diesen einen Wunsch. Chris hat da auch mal was. Ich kann doch dazu nichts sagen. Ich Na bin gut. Selbst emotional so angeknabbert wie du. Was auch selbst bin gar ich nicht, ich bin nicht emotional, ich habe mir gerade eingepinkelt. Ja, jetzt nochmal zum Preis. Weil auch da könnte es sein, dass der eine oder andere wirklich nicht mitbekommen hat, was es... Sag mal, weißt du eigentlich was? Ja, ich weiß was. Ich habe ein Bomben-Podcast-Projekt. Na. Beziehungsweise eine Idee für ein Projekt. Na dann, jetzt aber. Willst du es hier erzählen? Ich erzähl's jetzt. Hier ist natürlich die Gefahr, dass es nächste Woche 34 weitere Podcasts gibt, die genau dieselbe Idee umsetzen. Und zwar ist meine Idee, dass die beiden Diaz-Brüder ja einfach random Wikipedia-Einträge vorlesen. Ja, eine ähnliche Idee hatte ich ja auch. Ich habe aber gedacht, dass man not safe for work, wie es früher war, 4,5 Stunden, dass ja man sowas macht mit Nate Diaz und Diego Sanchez. Das habe ich mir überlegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Forscher auch praktisch, sagen wir mal, wenn die daneben sitzen und das beobachten, so eine Art Ursprache wiedererkennen könnten. Also, dass man einfach so Urvölker dann auch besser versteht. Ja. Also das wäre eine tolle Idee, aber Nate Diaz und Nick Diaz lesen Facebook-Artikel, nee, was war's? Wikipedia-Artikel vor, auch ja, das wäre etwas, für was ich bezahlen würde. Aber zurück zur wahnsinnigen Aktion 50 auf Facebook. Ihr könnt, also ich mach's jetzt einfach mal voll. Wenn wir die 50 schaffen, dann verlosen wir unter allen 50 Likern ein Meet and Greet mit mir und ein Skype-Telefonat mit Pocho. Wir holen jetzt alle mit ins Boot. Das bedeutet, selbst die, die schon geliked haben, wenn ihr dafür sorgt, dass eure Mutti, euer Papi, eure Schwester oder euer Hund auch auf Facebook mal vorbeischluffern und da bei uns Gefällt mir drücken, erhöht das natürlich auch eure Gewinnchance. Ist der Gewinn, dass der die Leute irgendwie abschreckt? Ich würde mir da mal Gedanken machen, ne? Also die Leute sind ja auch jetzt, in der Öffentlichkeit hat man ja schon einiges gehört, dass die beiden ersten Preise, die ja weggingen wie warme Semmel, dass die ja wirklich abgefeiert wurden. Aber jetzt der letzte Preis. Ja. Dass man sich da denkt, eventuell, da möchte ich gar nicht. Gut, dann sage ich so, zur Not könnt ihr auch den Preis ablehnen. Aber die 50 Likes umtauschen, ablehnen, Meet and Greet mit Chris, So machen wir es. Meet and Greet mit Chris alternativ. Mhm. Du bist selber schuld, wenn du mich auf so Gedanken bringst. Ja, kein Problem. Auf iTunes, da will ich jetzt überhaupt nicht. Und ein Skype-Telefonat mit Nick Diaz. Ja, genau. Kannst du eigentlich auch dann mit mir machen, wenn ich die Flasche hier Katzenbeißer weg habe. Ja, dann brauchst du, glaube ich, schon eine Kiste. Ähnlich an. Obwohl, ja. Noch was zu iTunes, Chris. Denn iTunes, da möchte ich jetzt gar nicht um weitere 5-Sterne-Bewertungen betteln. Die haben wir. Danke. Folgendes Problem. Hat eigentlich Facebook bei facebook.com eine eigene Facebook-Page? Das habe ich noch nicht nachrecherchiert. Mal gucken. Könntest du mal machen. Auf jeden Fall, mir geht es um Folgendes. Wir gewinnen ja immer mal wieder neue Hörer dazu. Immer mal wieder ist fast schon untertrieben. Das ist, im Endeffekt ist das ein reisender Strom an Zulauf. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal bei iTunes über uns gestolpert sein solltet, dann wundert euch nicht, wo sind hier die anderen 10 Folgen von denen. Ich kann ja immer nur die letzten 10 runterladen. Geht einfach auf mmaradio.wordpress.com, denn da gibt es ein schönes Podcast-Archiv mit allen alten Folgen und auch Links zu YouTube, wenn ihr das Ganze über YouTube dann konsumieren wollt. Das will ich nur immer mal wieder hier mitteilen, denn die Lösung von Feedburner ist nicht besonders klug. Die schmeißen nämlich alles raus, was über diese 10 Feed-Einträge geht. Deswegen sind halt eben auch immer nur 10 MMA-Radio-Podcast-Ausgaben hier zu finden. Das ist mir wirklich wichtig. Aber auch da, das Versprechen, das steht weiterhin. Wir arbeiten mit heißer Nadel daran, dass MMA Radio professional wird, sozusagen. Unser Sponsor tut, was er kann. Chris, soll ich denn heute mal einen Tipp geben? Welche Farbe unser Sponsor hat? Ja, klar. Okay, also unser Sponsor, den wir ab 1.1. unser eigenen dürfen, trägt die Farbe, hauptsächlich die Farbe Grün. Mhm. Grün, so grün sind alle meine Farben. Grün, so grün ist alles, was ich mag. Darum lieb ich und so weiter und so fort. Also der arbeitet ebenfalls mit auf Hochtouren an einer Infrastruktur, die wirklich seinesgleichen sucht. Chris. Du bist ja völlig abgelenkt von meinem Hochzeitsfoto. Absolut. Wen findest du schöner, mich oder meine Frau? Deine Frau. Scheiße. Ja, naja, gut. Falls es irgendeiner noch nicht mitbekommen hat, heute habe ich Hochzeitstag. Nee, geheiratet. Deswegen sitze ich ja auch jetzt hier und mache einen MMA-Podcast in der Jogginghose. Das ist echt, wenn man sich das mal so überlegt, vor 5 Jahren mit Schlips und Krawatte an der Brooklyn Bridge, vor 4 Jahren... Ich dachte, mit der, nee, schon gut. Mit der bin ich, glaube ich, noch mit ihr essen gegangen. Mit der Brooklyn? Nee, mit der Frau. Vor 3 Jahren habe ich mich dann schon mit einer anderen Frau getroffen. Vor 2 Jahren habe ich ihn vergessen. Und vor einem Jahr, Chris, da habe ich, glaube ich, meinen Hochzeitstag auch mit dir im Bett allerdings verbracht. Ja. Und heute sitze ich in der Jogginghose da und ja, so kann es manchmal gehen. Gut, zurück zu unserem eigentlichen Anliegen. Das ist dieser kleine, feine Podcast MMA Radio. Und heute geht es natürlich unter anderem um das Ultimate Fighter Finale. Dazu kommen wir aber erst später. Ich würde vorschlagen, Chris, wir beginnen etwa jetzt mal mit einer etwas traurigen Nachricht. Ich versuche noch irgendwie meine Euphorie runterzufahren, weil es geht jetzt um Shane Del Rosario. Und da gibt es ja nun wirklich nichts zu feiern. Konnte es ja auch bei The Ultimate Fighter Finals gucken, da haben sie ja auch so ein Videopackage eingespielt, ne? Ja, interessanterweise hat, also wir fangen erstmal vorne an. Wir haben ja am Dienstag Donnerstag letzte Woche den letzten Podcast aufgenommen und haben da das Thema schon angesprochen und euch auch erzählt, dass es nicht besonders gut aussieht. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag überschlugen sich dann die Meldungen damit, dass Shane Del Rosario gestorben sei. Da muss man natürlich auch immer aufpassen. Ne? Da möchte man natürlich immer der Erste sein, aber da kommt auch immer oft viel Bullshit bei raus. Ja, Dana White zum Beispiel hat sofort rausgetweetet, Rest in Peace, Shane Del Rosario. Und bis heute hat er das noch nicht gelöscht. Das finde ich, es war dann so, dass mir der Chris eine Nachricht geschrieben hat, hier, Del Rosario ist tot. Dann habe ich natürlich versucht, da herauszufinden, also es gab dann auch diverse Seiten, die das berichtet haben, aber ich habe versucht herauszufinden, was jetzt genau richtig ist, denn es gab auch einige Seiten, die darüber nicht berichtet haben und es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass Del Rosario nicht tot ist, allerdings praktisch, also ohne Maschinen lebensunfähig zu diesem Zeitpunkt war und auch keinerlei Gehirnaktivitäten, geschweige denn Körperaktivitäten vorzuweisen hatte. Und die Ärzte sagten dann, naja, wir können diesen Zustand hier 72 Stunden aufrechterhalten. Danach obliegt es der Familie von Shane Del Rosario, darüber zu entscheiden, ob man diese Maschinen abstellt und Del Rosario praktisch stirbt oder ob man ihn an den Maschinen dran lässt, was wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, nichts mehr an seinem Zustand geändert hätte. Aber es gibt ja dann für manche Menschen dann so eine moralische Grenze, dass sie sagen, wir können das nicht machen, dann hat man dann vielleicht, ich kann mich in so eine Situation nicht hineinversetzen, ich habe die Gott sei Dank noch nicht erlebt, aber dann hat man, denke ich mal, solche tragischen Schicksale, wie bei RTL 2 manchmal kommen, dass so ein Mann 25 Jahre im Wachkoma liegt, oder nee, das ist ja wieder was anderes, aber an so Schläuchen praktisch gefesselt ist. Wenn ich weiteres richtig verstanden habe, dann wollte die Familie von Shane Del Rosario die Maschinen auch abschalten lassen. Aber plötzlich passierte wirklich ein Wunder und die Ärzte sprachen auch davon, er braucht ein Wunder, denn es wurden plötzlich Gehirnaktivitäten bei Shane Del Rosario gemessen. Sprich, mehr als dass wir jetzt sagen können, es besteht wieder eine Chance, mehr gibt es jetzt aktuell nicht zu berichten. Denn der Informationsstrom aus dem Krankenhaus raus, das war hauptsächlich Del Rosarios Trainer, der da die Journalisten und Bekannten mit News versorgt hat, also jetzt schon seit, ich glaube seit Sonntag oder seit Samstag, nichts mehr nach außen durchdringen lassen. Das kann natürlich daran liegen, dass das natürlich für alle Beteiligten unheimlich anstrengend ist und die bestimmt gerade andere Sorgen haben als irgendwelche Podcasts und Newsseiten mit Neuigkeiten über die ganze Sache zu informieren. Aber Del Rosario ist definitiv noch nicht tot, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Wie das dann für ihn in Zukunft weitergeht, wie weit er wieder ein geordnetes Leben führen kann und sich erholen kann von diesem, und das ist die Krankheit, wie sie auf Englisch benannt wird, Long QT-Syndrom, das steht momentan in den Sternen. Das ist definitiv mal der Fall. Und auch, ob er das überlebt, ist absolut noch nicht sicher. Also er ist noch weit davon entfernt, stabil zu sein. Aber es gibt Gehirnaktivitäten und das lässt die Ärzte hoffen. Das sind mal keine perfekten und vielleicht auch noch keine guten Nachrichten, aber zumindest mal ein Hoffnungsschimmer, Chris. Nicht wahr? Für den Stand der Dinge sind das doch relativ gute News. Absolut. Ja. Kurz was zu diesem Long QT-Syndrom. Ich habe nur mal ein bisschen in der Wikipedia nachgeschaut, was das genau ist. Und so richtig schlau geworden bin ich auch nicht. Ich habe nur verstanden, dass das eine Krankheit ist, die häufig junge Menschen so um die 30 erwischt und die wirklich überhaupt nicht vorhergesehen werden kann. Man erkennt diese Krankheit immer erst dann, wenn es zum Äußersten kommt, wie jetzt hier bei Del Rosario, dass das Herz stehen bleibt. Und dann durch diverse Tests kann man diese Krankheit erkennen. Dann ist es aber in der Regel schon zu spät. Also das, was jetzt hier mit Del Rosario passiert, ist eigentlich ein Glücksfall, weil in der Regel versterben diese Patienten. Und er ist da die Ausnahme. Wahrscheinlich, weil er auch immer in... Wo war denn der Ort, wo der Herzinfarkt passierte? Ich glaube, der war irgendwo in Kalifornien. Aber ich kann mich jetzt... War er im Gym oder so? Nee, das war zu Hause. Okay. Also es muss irgendwo in Kalifornien gewesen sein, denn er liegt ja im Hoag Memorial Hospital in Newport Beach und das ist in Kalifornien. Also gehe ich davon aus, dass da auch der Zusammenbruch sich ereignete und Shane, wie gesagt, scheint zumindest mal erst einmal dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, es wäre mal ganz interessant, was eigentlich gewesen wäre oder was passiert, wenn er wirklich stirbt. Denn heute gab es einen kleinen Denkanstoß für mich, und zwar diesbezüglich, dass es ja so den ein oder anderen Footballspieler oder Basketballer oder auch Wrestler gab, der sich via Testament festschreiben ließ, dass, sollte er mal sterben, man das Gehirn der Forschung übergeben soll, damit sie herausfinden, was da so und so weiter und so fort, also mit dem Gehirn passiert ist während der Karriere, in Anführungsstrichen. Und angeblich soll der Rosario auch so eine Verfügung oder so sowas im Testament drin stehen haben. Und jetzt begann schon bei manchen Newsseiten das, was wir in der letzten Ausgabe befürchtet haben, nämlich, dass plötzlich das MMA-Business so ein bisschen, ja, also es heißt jetzt praktisch, ja, hätte die Krankheit oder wäre die auch aufgetaucht, wenn der Rosario nicht ein MMA-Kämpfer wäre. Ja, so. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Long-QT-Syndrom entsteht und so, aber was ich damit nur sagen will, ist, offensichtlich gibt's doch schon Menschen, die versuchen da wieder so ein bisschen, was ist das eigentlich, irgendwie, böses Bluten die Sache gegenüber. Ja, also es ist ja, ja, also so, ich meine, solange der Mann da noch am Leben ist und Ärzte von einer Krankheit sprechen, die offensichtlich. Ja, aber wenn der so ein Syndrom hat, dann kann das ja jedem passieren. Denke ich mir ja auch. Aber wie gesagt, genau kann ich es natürlich jetzt hier nicht eruieren. Ich finde es nur interessant, dass es halt eben Seiten gibt, die schon wieder so berichten. Das ist das Einzige, was ich jetzt eigentlich nochmal so zum Schluss mitteilen wollte, weil ich das unangemessen finde zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, jetzt geht es erstmal darum, dass der Typ wieder irgendwie auf die Beine kommt, was schon schwer genug sein wird. Und ich glaube, alles andere, das hat wirklich Zeit, würde ich fast schon sagen. Ne? Das ist wahr. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, der Rosario, Kopf hoch, das wird wieder. Ich glaube, so einen positiven Spruch hat er schon lange nicht mehr gehört. Jetzt war vor fünf Jahren. Ja. Chris, bitte? Das letzte Mal vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Was war da? Komm schon, Kopf hoch. Wird nicht so schlimm. Nicht schlecht. Das war gut, ja. Hochzeitstag. GSP. Kenn ich auch. Auch da gibt's News. Alle fragen sich, was ist jetzt mit GSP? Hm? Wie geht's weiter? Kommt er zurück? Kommt er nicht zurück? Was genau haben wir zu erwarten? Die News ist im Endeffekt, so richtig wissen wir es immer noch nicht, aber sein Trainer Faraz Sahabi hat sich bei einer Q&A-Session, ich glaube jetzt am Wochenende, nochmal zur aktuellen Lage geäußert und Sahabi meinte, er weiß nicht so richtig, ob GSP nochmal wieder in den Oktagon steigt. Oh, er geht auch davon aus, dass GSP es selber noch nicht mal richtig sagen kann. Laut Sahabi stehen die Chancen 50-50. Aber Chris, die Aussage jetzt an sich mal genommen ist eine Nonsensaussage, bringt keinem was. Aber was er danach sagte, das fand ich dann wiederum schon ein bisschen richtungsweisend. Denn er sagte, Sahabi sagte, dass er glaubt, dass GSP mit diesem Kampf gut aufhören könnte. Da hat er aber auch völlig recht, leider. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass GSP im wahrsten Sinne des Wortes mit einem blauen Auge nochmal davongekommen ist. Sprich, er könnte jetzt seine Karriere beenden, wäre immer noch Welterweight Champion. Und ein Rematch gegen Johnny Hendricks, ich glaube, es würde nicht besser verlaufen. Wenn ich her wäre, würde ich auch aufhören. Ja, und Sahabi untermauert das auch. Er sagt, Fight of the Night hat er geholt. Es war ein gutes Match, es war ein richtig guter Battle zwischen den beiden. Und außerdem meinte Sahabi, dass GSP bislang kein normales Leben leben konnte. Er hat keine Kinder, er hat keine Frau, er hat keine Freundin. Und er ist jetzt halt 32 und Sahabi fragt dann die Journalisten, wann soll er damit anfangen, wenn nicht jetzt? Soll er warten, bis er 40 ist oder 50? Und das deutet dann schon so ein bisschen darauf hin, dass sein eigener Trainer eher sagt, tritt ein bisschen kürzer. Also weil solche Aussagen tätigst du ja nicht, wenn du eigentlich davon ausgehst, dass er zurückkommt und du auch das für das Beste hältst. Also weißt du, wenn ich der Meinung bin, GSP sollte wieder zurück in den Oktagon und nochmal 4-5 Jahre ranhängen, dann sag ich als Sahabi, als Trainer von GSP nicht, überleg dir mal das mit den Kindern und so weiter und so fort. Also das klingt schon ein bisschen... Man sollte aufmerksam sein, glaube ich jetzt. Und das wäre sehr schade. Sehr schade. Aber Sahabi sagt auch noch, und das ist auch wieder so ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte, wenn überhaupt ist GSP an einem Rematch mit Johnny Hendricks interessiert. Auch das sagt schon mehr als... Also ja, im Endeffekt ist das schon die Antwort darauf, was in GSP gerade vor sich geht. Also... Eins steht wohl fest, wenn GSP dann nochmal zurückkommen sollte, dann ist es für so eine Rematch-Geschichte und dann war es halt eben, war es dann halt, dass sein letzter Kampf stattfand. Also Ja, oder sie droppen das Ding nur so, dass sie ausstrahlen wollen, dass GSP keine Angst hätte vor einem etwaigen Rematch. Dass er sagt, ja, eigentlich würde ich schon natürlich gegen Johnny Hendricks das Rematch haben wollen, um richtig klarzustellen, dass ich der Bessere war, ne, in Anführungsstrichen. Aber eigentlich, mein Leben geht vor, ich mach Schluss. Ja, also ich bin da auch gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und kleinen Shoot gegen Dana White gab es auch noch von Sahabi, der meinte, dass er Danas Reaktion bezüglich der Punktrichter und des Fight oder des Kampfausgangs überhaupt nicht nachvollziehen kann. Da schließe ich mich ihm übrigens an, weil Dana White wirklich reagiert hätte, als wäre das Unfassbarste, was es je gab im Kampfsport. Und es gibt wohl auch eine Umfrage im Netz. Ich weiß natürlich jetzt nicht, auf welcher Seite, aber Sahabi meint, es gibt eine Umfrage im Netz. Und da kam heraus, 64% der Zuschauer haben GSP diesen Kampf gegeben. Das ist jetzt auch nochmal fragwürdig, aber ich glaube, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, die Reaktion. Wenn du die natürlich in Kanada schaltest, dann ist das klar. Ja, dann ist es klar. Die Reaktion von Dana White war dennoch überzogen. Weil es war ja eng genug, um darüber diskutieren zu können. Und dann kannst du so nicht reagieren. Ich finde es schön, dass wir hier gerade... Also, ich könnte es mal übersetzen. Das Gedicht geht folgendermaßen. Igele, Igele, schau im Spiegele, deine Beine sind krumm. Das ist ein Gedicht, das Pierre Barski ganz oft hören musste in der Kindheit. So, ich versuche jetzt einfach mal dagegen anzuschreien. Nächstes Thema ist ein Thema, da tue ich mich noch ein bisschen schwer damit, und zwar das UFC Network. Chris, da muss ich jetzt dich erstmal bitten, einleitend das zu wiederholen, was du heute Mittag zu mir gesagt hast. Weißt du das? Ich habe gelesen, dass UFC TV, die Plattform als solches, eingestellt werden soll und anstatt dessen eine Art Network gelauncht wird. Was ja im Prinzip erstmal eigentlich nur ein Namenswechsel wäre, weil im Endeffekt wird ja nicht ein Sender gestartet, ne, wie Fox Sports One oder so, sondern erstmal auch so eine Art, ja, Social Media Plattform, oder? Wo du einfach dann für ein paar Euro dann die ganzen Events subscriben kannst. So. Und jetzt habe ich mich heute Nachmittag hingesetzt und habe versucht, so viel wie möglich darüber zu lernen, um hier gerade den neuen UFC-Fans möglichst viel an Informationen rüberwachsen zu lassen. Also, es ist so, dass ab 1.1. die UFC, UFC.tv, verändern wird. Da fängt es aber schon an mit meinem Halbwissen. Denn diese Veränderung betrifft erstmal nur Kanada, die USA und Australien war noch mit dabei, Neuseeland. Und dann hört es schon auf jetzt. Da reden wir aber nur von einer Internetplattform, oder? Da reden wir von einer Internetplattform. Warum ich jetzt die Länder genannt habe, das sind die Länder, die... Also, das jetzt hier nicht alles durcheinander werfe. Ich fange nochmal neu an. Ich komme nochmal rein. Also, UFC.tv, so wie es jetzt ist, wird ab 1.1. eingestellt werden. Ab 1.1. gibt es die Möglichkeit, über ein Subscribing-Modell sich, weiß ich nicht, für ein Jahr, für einen Monat, für eine Woche, wie auch immer, Zugang zu diesem neuen Network zu erkaufen. So, praktisch zu abonnieren, den Kanal oder ja, letzten Endes diesen Kanal, der sich dann im Internet tummelt, zu abonnieren. Diese Möglichkeit, diesen Kanal zu abonnieren, haben aber bislang nicht allzu viele Länder, eben die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und vielleicht habe ich auch noch ein Land vergessen, es war auf jeden Fall kein europäisches. Brasilien? Möglich, das ist das, was mir auch noch so im Kopf rumging, aber ich kann es jetzt hier nicht, kriege ich nicht mehr zusammen. Also es war auf jeden Fall kein europäisches Land dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert für die Europäer ab 1.1.? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ändert sich mal überhaupt nichts und wir können weiterhin auf UFC.tv oder wie dann immer die Adresse dann ist, ganz normal unsere Fight Nights gucken, unsere Pay-Per-Views gucken und das war's. Es könnte allerdings auch sein, dass wir erstmal nur noch auf Pay-Per-Views gratis zugreifen können hier in Deutschland, weil ja zum Beispiel in England wiederum Pay-Per-Views und auch Fight Nights nicht mehr Fight Nights sind noch in gratis, halt über diesen Pay-TV-Sender, der da ähnlich wie Sky in deinem Abonnement hinzugebucht werden kann. Wie BT Sports heißen die, glaube ich. Das bedeutet, was sich für uns in Deutschland ändert, ist aktuell noch nicht absehbar. Aber anhand dessen, was sich in den USA ändert, kann man, denke ich mal, jetzt ein paar Rückschlüsse darauf ziehen, was uns erwarten wird. Deswegen beziehe ich mich jetzt mit allen Aussagen auf die USA-Geschichte. Also, weil ich zu Deutschland noch nichts sagen kann. In den USA ist es, wie gesagt, so, dass du ab 1.1. diesen Sender oder dieses Programm im Internet abonnieren kannst. Es steht noch kein Geldbetrag fest, der dafür locker gemacht werden muss, aber die UFC will damit Folgendes erreichen. Sie wollen, das ist eines der großen Ziele der UFC, die UFC-Shows außerhalb von Nordamerika zur Primetime des jeweiligen Kontinents oder Landes stattfinden lassen, aber dennoch keine Zuschauer in den USA verlieren. Sprich, sie wollen im Endeffekt, dass du in Deutschland, sage ich jetzt mal in Berlin, zur Fight Night gehen kannst und die beginnt für dich zuschauerfreundlich um 20 Uhr. Da das aber für die USA schlecht ist, streamen sie das ganze Event in einer Art Endlosschleife und du kannst dann, keine Ahnung, abends nach Hause kommen und guckst dann halt Fight Night von Berlin. So, das ist das Hauptanliegen, dass du halt einfach unabhängiger wirst, was Zeitverschiebung und so angeht. Dass du als UFC-Fan jederzeit dein Event gucken kannst. Einfach eine ordentliche Streaming-Plattform. Außerdem wird es natürlich Zusatzcontent geben, also alles Mögliche, was mit Library zu tun hat. Dana White hat gesagt, es wird Zugang zur kompletten Library geben. Was das jetzt beinhaltet, ist die Frage. Also kann ich da jeden Pay-Per-View angucken, der in der Vergangenheit lag? Ab wann gilt das? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du da jetzt alle Pay-Per-Views umsonst mitgucken kannst. Es wird mehr Ultimate Fighter-Shows geben, auf der ganzen Welt verstreut. Die wirst du da alle konsumieren können. Du wirst natürlich Zusatzinformationen vor jedem Event bekommen. Also du wirst mehr Footage zu diversen Events bekommen, was unter Umständen der ein oder anderen Fight Night wiederum gut tun könnte. Weil das ist ja oft das Problem. Du hast zwar Road to the Octagon oder ähnliches, Primetime und so weiter und so fort, aber jetzt zum Beispiel für die Fight Night in Australien am Samstag, da ist einfach eigentlich zu wenig, was du konsumieren kannst. Was aber vielleicht interessanter sein könnte als zum 50. Mal ein Primetime-Special über GSP, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann gibt's natürlich noch so ein paar Zusatzsachen wie irgendwie so Fan-Interviews und so, was man halt drauf geschissen, sage ich jetzt mal. Fighter-Interviews vielleicht. Ja, genau. Und dann wird's wahrscheinlich auch diese diverse Fox Sports One UFC-Shows zusätzlich geben, die man dann sich da nachträglich angucken kann. Sprich, im Endeffekt ist das für den UFC-Fan das Rundum-Sorglos-Paket. Er muss sich keine Sorgen mehr machen, dass er irgendwas verpasst. Da werden natürlich die Prelims gehostet. Die Sorgen fangen an, wenn der Preis übel aufstößt. Das ist die Frage, was da der Preis ist. Darüber kann man aber aktuell noch überhaupt nichts sagen, weil sowas in der Art, wie die UFC jetzt macht, kenne ich nicht. Am allerehesten kann man das vielleicht mit sowas wie Watch Ever vergleichen, wo du halt 9 € zahlst und diversen Content hast. Aber der Content ist ja so spezifisch, dass es hier ja auch ein Interessenmonopol gibt und du nicht einfach sagen kannst, wie bei Watch Ever, dann gehe ich halt zu Love-Film. Ja. Sondern du bist mehr oder weniger angewiesen auf die UFC. Hm. Und die könnten, also ich denke mal, sie werden schon versuchen, einen Preis anzusetzen, der am Anfang dafür sorgt, dass viele Leute da subscriben. Denke ich mir mal so. Also ich glaube nicht, dass die gleich wirklich hier in die Vollen gehen und sagen $15 im Monat oder so. Ich habe jetzt heute in einem englischsprachigen Podcast gehört, dass die davon ausgehen, dass sich das irgendwo so bei $5 einpendeln würde. Aber das ist auch frei erfunden. Also dafür gibt es keine Anzeichen. Aber es ist einfach so, was sie für vertretbar halten. Und ich finde, $5 wäre natürlich in Ordnung. Also für das, was man da zu sehen bekommt letzten Endes. Aber in Deutschland ist es ja noch mehr Content. Du hast ja zusätzlich auch noch die Pay-Per-Views gratis praktisch genau, mit dabei. Genau, aber da können wir ja nichts für. Ja gut, aber das könnte jetzt die Möglichkeit sein für die UFC, uns auch da an die Kandare zu nehmen. Mhm, das kann natürlich sein, aber ich glaube, Fakt ist, dass grundsätzlich, wenn ich jetzt nochmal auf UFC.tv gehe, irgendwie muss ich da was tun. Ich finde, nicht nur der Player ist nicht ganz so geil, sondern auch das ganze Interieur der Page, das gefällt mir alles nicht. Das ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall mal überarbeitungswürdig, aber was Dana White halt auch gesagt hat und was richtig ist, die UFC war mit so digitalen Sachen immer schon ein Vorreiter. Mhm. Also egal, was es jetzt war, Twitter, dieses Streaming im Internet und so weiter, da war die UFC immer mal ganz vorne mit dabei und unter Umständen haben sie sich halt jetzt in den letzten Monaten, vielleicht sogar schon seit einem Jahr, wer weiß es, mit diesem Relaunch beschäftigt und das ganze Ding einfach ein bisschen schleifen lassen. Könnte sein, weil... Ja, oder einfach nicht weiterentwickelt. Mhm. Ja, ich meine, weil das ist natürlich schon noch ein bisschen oldschoolig da, das ist gar keine Frage. Also da ist sind noch Möglichkeiten, das Ganze zu improven. Aber, was nicht bedeuten soll, dass es nicht unnutzbar wäre. Es tut ja seinen Dienst so. Absolut. Ich erinnere mich an den Start, das war vor 2-3 Jahren, wo sie dann auch mit diesen Corner-Cams und so weiter gearbeitet haben, da war das der Shit, aber jetzt, wenn du es jetzt anguckst, 2-3 Jahre sind halt in dieser Internetwelt extremst, also und klar, die müssen was tun, die werden was tun, sie werden versuchen, da ein bisschen Geld mit zu verdienen, $5 wäre der Hammer, wenn du 100.000 Abonnenten hast, bist du $500.000 reicher, die du sonst nicht hättest. Du hast nicht den Druck, den durchschnittlichen Zuschauer immer wieder eine neue Fight Night verkaufen zu müssen auf Fox Sports One, sondern kannst das Ganze ein bisschen auslagern. Natürlich, die nordamerikanischen Fight Nights werden da auch weiterhin bei Fox Sports One zu sehen sein. Aber bestes Beispiel, wie gesagt, wenn in Berlin eine Fight Night ist, muss die nicht entweder nachmittags in den USA laufen oder du musst nicht in Berlin, keine Ahnung, erst um 23 Uhr da vor Ort sein, sondern es wird halt dann dafür gesorgt, dass der Fan in den USA das jederzeit gucken kann und der deutsche Fan, beziehungsweise im Endeffekt ist ja der Gedankensprung, da geht ja noch eins weiter, sondern sie wollen ja damit nicht nur erreichen, dass du bequemer die Show besuchen kannst, sondern dass man das zeitlich gesehen besser im lokalen TV präsentieren kann. Lokal meine ich jetzt eben dann Europa, Deutschland, wie auch immer. Weißt du, dass du da praktisch nicht wie ähnlich wie bei der Formel 1, dass du so eine Konsenslösung da, so weißt du, so ein Zwischending finden musst, sondern dass du davon frei bist. Also ja. Ist das für dich schon ein Indiz dafür, dass die UFC doch wirklich globaler wird? Dann nicht nur das steht fest. Das ist die nächste Aussage, die Dana White ja getätigt hat, dass es bestätigt ist, dass man wohl knapp 50 Events 2014 nicht nur plant, sondern stattfinden lassen will. Und also noch 50 jetzt. Knapp 50 sind bis jetzt bestätigt. Letztes Mal waren noch 44 im Gespräch. Ja, jetzt sind es knapp 50, kann natürlich 46 dann sein, wie auch immer. Vielleicht hat er beim letzten Mal die Fight for the Troops und Tough-Finals irgendwie vergessen, wer weiß das schon. Aber dass sie expandieren wollen, das ist klar, weil das haben sie jetzt in letzter Zeit ganz, ganz oft gesagt, dass das eines der großen Ziele ist, die UFC noch bekannter zu machen. Die ganzen Märkte, die langsam wachsen und wo noch viel Potenzial ist, die wollen sie jetzt beginnen zu erobern. Und da ist natürlich Deutschland und Europa ist natürlich prädestiniert, allein schon, weil hier Geld vorhanden ist. Ja. Und ich bin gespannt, was man dafür tut. Ich bin gespannt, was sich für uns deutsche Fans ab 2014 oder im Laufe von 2014 verändern wird. Es fühlt sich so an, als ob sich da eine Menge tun könnte 2014. Es fühlt sich so an, also ja, ich bin gespannt. Es gab ja auch schon mal diese Andeutung von, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der Typ aus England, der für die UFC den europäischen Kontinent unter anderem mitbetreut, dass man in Deutschland mit einem TV-Partner über einen Deal verhandelt. Und es sehe ganz gut aus. Und ich glaube, ja? Ja, ja, das haben wir doch schon hier mal besprochen vor einiger Zeit. Hast du vergessen? Nein, das habe ich nicht vergessen, aber war das auch von diesem Sufa-Typen? Ja. Da war doch irgendwie nur, dass wir irgendwas gehört hätten. Bezüglich des Senders, ja, aber ja. Mit dem TV-Deal, das hat er in einem Interview erzählt, so, ja. Ich glaube, bevor man wirklich in Deutschland jetzt sagt, hier für euch kostet UFC.tv oder Network, wie es auch immer dann heißen mag, bevor man die dann zur Kasse bittet, sollte man eher hier das Produkt etablieren. Also das ist ja wirklich Fakt, dass du hier kein UFC gucken kannst im Fernsehen. Ja, es könnte daran liegen, dass man momentan auch noch nicht diese in Masse, in Anführungsstrichen, an UFC-Kämpfern in Deutschland hat, die man hier vermarkten kann. Ähnlich wie in England, wo du wirklich, oder anders wie in England, wo du wirklich viele Kämpfer hast. und natürlich das Interesse da ja schon irgendwie dann ein bisschen größer ist, weil Leute Identifikationsfiguren haben. Und die fehlen hier in Deutschland noch so ein bisschen. Und es könnte sein, dass dadurch Deutschland erstmal so ein bisschen nach hinten rutscht. Ja, also du hast halt in Schweden Leute, du hast aus Holland, aus Polen, aus Russland, überall ist mehr los als hier in Deutschland. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob die UFC diesen Markt in Deutschland für genauso wichtig erachtet wie zum Beispiel die WWE, die ja sehr, sehr viel Wert auf ihren deutschen Markt legt. Auch wenn man die beiden Sachen nicht miteinander vergleichen sollte. Ich finde, in dem Fall kann man es schon ein bisschen vergleichen. Und da scheint für die UFC Deutschland jetzt nicht unbedingt gerade das wichtigste Eroberungsziel oder wie auch immer zu sein. Ja, wahrscheinlich denken sie so, wie du gerade gedacht hast. Ne? Die Deutschen haben noch ein paar Euro auf der hohen Kante, also da ist noch was zu holen. Aber wen sollen sie uns denn schmackhaft machen? Shia LaGaff und Passi sind ja jetzt nicht so unfassbar fett im Business. Ja, du müsstest mit so einer ähnlichen Geschichte, also wenn du, sag ich mal, mit einer Ultimate Fighter Show beginnen würdest, ist halt die Frage, also da müsste halt hier in Deutschland erstmal definitiv der Reality-TV-Aspekt im Vordergrund stehen. Also du musst ja versuchen, über eine interessante Reality-Show Leute dahin zu locken, die sich dann auch die Fights angucken. Aber die Fights sind, denke ich mal, für die meisten am Anfang ähnlich wie so bei Big Brother diese Challenges oder so. Also notwendiges Übel. Mhm. Ja, hauptsächlich willst du wissen, wer jetzt hier wen nicht leiden kann und wen gleich die Fresse poliert. Also ja. Du brauchst natürlich auch charismatische Coaches. Nicht, die Coaches sind zwar wichtig, gebe ich dir recht, aber viel wichtiger sind natürlich die Leute, die dann drinnen sind. Die müssen ja das Interesse erzeugen durch diverse Aktionen im Ultimate Fighter. Ich denke mal, eine deutsche Ausgabe Ultimate Fighter, die wird es so schnell noch nicht geben. Aber sowas Nordeuropa oder Mitteleuropa, irgendwie so eine groß angelegte Sache, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass da ein, zwei Deutsche dabei sind. Aber dann könnte es natürlich schon wieder den Fokus... Oder könnte es sein, dass Leute halt nicht so geil drauf sind? Ja, weil dann die Sprachbarriere hinzukommt. Ja. Und da ist man hier sehr empfindlich, weil wir hier in Deutschland nicht gewohnt sind, zum Beispiel englische Sachen zu schauen und dann mit Untertitel oder wie auch immer, was natürlich so in Schweden oder so oder auch in Holland gang und gäbe ist. Ja. Da haben wir hier einfach ein großes Problem in Deutschland, dass wir immer alles synchronisieren und nicht so gerne Fremdsprachen hören und zulassen. Ich weiß, das ist bei unseren Hörern mit Sicherheit nicht verbreitet. Ich gehe davon aus, jemand, der Podcast hört, dass der einen ganz anderen Zugang zu Medien hat. Zunächst einmal hier gerade bei uns jemand, der die UFC guckt. Ja, das kommt noch dazu. Der ist der englischen Sprache mächtig und ist da, also lässt sich da nicht abschrecken. Ich bin gespannt, wie sie es irgendwie machen wollen, ob sie es überhaupt machen. Hauptaugenmerk wird aber vermutlich erstmal auf die osteuropäischen Länder liegen. England, Schweden, Holland vielleicht, aber ich denke mal Polen und Russland, das ist was, das die UFC fest im Auge hat für 2014 und mal gucken, was sich da so ergibt. Sollte es irgendwelche Neuigkeiten geben zum Network oder so, dann erfahrt ihr es natürlich hier bei eurem Lieblingspodcast. Chris, Covervote ging am Montag zu Ende, habe ich mir hier aufgeschrieben, aber bislang wurde kein Ergebnis verkündet. Ja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Bislang es wurde ja angepriesen auf Twitter und Co. mit so einem kleinen Bild, dass Alexander Gustafsson in Front ist. Richtig. Und dann war nichts mehr gehört. Das war die vierte Runde. Und gestern stand die ganze Zeit auf dieser ufc.com/covervote-Seite. Voting is already closed, but reopened at 5 p.m. So, und heute steht jetzt, voting is now closed. Follow us on Facebook and Twitter for updates on the winner. Also bislang... Es wirkt fast so, als seien sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Nee, wir müssen noch eine Weile irgendwie so nach hinten schieben, das Ergebnis. Bevor wir das hier verlautbaren lassen, das sollte noch eine Weile irgendwie unter dem Tisch gehalten werden. Bin ich mal gespannt, wer dann gewinnt. Aber du hast natürlich absolut recht. Gustafsson hat bis zuletzt geführt, wenn man... Sagt uns die UFC. Genau, wenn man dem Glauben schenken darf. Aber... Ja. Gibt noch kein Update. So, jetzt habe ich ein paar Updates bezüglich diverser Fight Nights. Können wir kurz runterrattern und dann kommen wir zum Ultimate Fighter Finale. Fight Night 34 in Singapur, da hat sich eine Menge geändert. Übrigens, das ist auch das allererste Event, das dieses UFC-Network ausstrahlen wird in den USA. Mhm. Jake Ellenberger hat sich verletzt, und zwar Muskelfaserriss. Er muss nicht operiert werden, das ist das Gute. Das Schlechte ist natürlich, dass Ellenberger nicht gegen Heffernan antreten kann. Ist? Doug Heffernan? Doug Heffernan. Er kann nicht gegen Doug Heffernan, gegen Tarek Seferdin, gegen den kann er nicht antreten. Mhm. Für ihn springt Hui Gui Lim ein. Hui Gui Lim, Chris, jetzt hast du deinen Asiaten im Main Event, den hast du ja das letzte Mal vehement gefordert. Merzlich vermisst. Ja, und jetzt hast du ihn. Und Lim hat zuletzt übrigens unseren großartigen Pascal Kraus so schwer zugesetzt, du erinnerst dich, der hat den Strich und Faden vermöbelt, Fight of the Night. Aber er hat jetzt die Chance, gegen Seferdin hier mal zu zeigen, dass er vielleicht sogar für mehr eingeplant werden kann, als für Prelim-Fights und Fight-Night-Main-Events. Bin ich mal gespannt. Den Kampf an sich finde ich interessant, wobei ich gerne Jake Ellenberger gesehen hätte. Lim sollte eigentlich auf Kichi Kunimoto treffen. Und dieser trifft jetzt auf Luis Dutra Jr., wer auch immer das sein soll. Diese 34. Fight Night, die wird uns noch vor viele Rätsel stellen, Chris. Ja, das kann ich dir schon sagen. Dustin Kimura wird außerdem auf John Delos Reyes treffen. Das wurde auch noch bekannt gegeben für die Fight Night 34 und ganz frisch heute bekannt gegeben. Auch Hakran Diaz hat sich verletzt. Und den Namen habe ich vorher noch nie gehört. Interessanterweise ist das ein Teil des Co-Main-Events. Mhm. Der sollte gegen Tatsuya Kawajiri antreten. Und Tatsuya Kawajiri habe ich auch noch nie gesehen. Das liegt aber daran, dass er sein UFC-Debüt feiern wird. Wer jetzt für Hakran Diaz einspringen wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Aber Chris, ich finde es hochinteressant. Ich finde es wirklich hochinteressant, dass bei so einer Fight Night ich einen Teil des Main Events nachgoogeln muss und die beiden anderen des Co-Main Events noch nie gehört habe. Das Jetzt tritt langsam das ein, was wir befürchtet haben, oder? Zu viele Events, zu viele Events, die in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ich tue mich damit schwer, dir da zuzustimmen, weil mich... Ich verstehe natürlich, woher du kommst, also das ist gar keine Frage, ja. Das ist der erste Eindruck. Aber ich erinnere immer wieder an die Fight Nights in Brasilien, die uns ja auch schon vor diversen Problemen gestellt haben. Die haben immer abgeliefert. Nichtsdestotrotz können natürlich die Events gut sein, aber dieser Hype-Impuls, beim besten Willen. Deswegen finde ich die Idee ja nicht mit der App, sondern mit dem Network gar nicht schlecht. Jetzt wird das Ganze halt nicht bei Fox Sports One übertragen, oder vielleicht wird es auch übertragen, aber wie ich das verstanden habe, nicht. Aber wie auch immer. Ihr seht, da ist noch einiges nachzuholen. Auf jeden Fall wird das Ganze, wer es sehen will, der kann es halt auf diesem Network sehen. Aber wenn du es nicht siehst, es ist halt ein Event für Singapur. Ja. Es ist nicht das Event, das neue bahnbrechende Ereignisse hervorrufen wird für die UFC. Nein, das ist ein Event für den Markt in Singapur und für Leute, die da vielleicht vor Ort schöne Namen haben, durch diverse Promotions in Singapur oder in Asien, die können dann nochmal vor ihre Crowd inside the Octagon, des richtigen Octagons, dann brillieren und sich da wiederum empfehlen für Größeres in den USA. Ich finde die Herangehensweise nicht dumm. Man muss im Kopf ein bisschen switchen, dass man sich halt nicht darauf so festlegt, ja, jetzt muss ich da wieder hin und muss ich das wieder gucken. Nee, das ist so nicht. Das Event, also siehst du das eher so, dass man diese Märkte damit richtig anfegst, ja? Man will, glaube ich, wirklich in diesen Märkten Fuß fassen. Und das geht aus meiner Sicht am einfachsten über Leute, die da schon einen Namen haben und Leute, mit denen sich da wiederum Einheimische identifizieren können. Natürlich ist es eine tolle Attraktion, ein J.R. Sonnen oder ein Shogun Hua oder weiß auch was, wen auch immer da zu sehen. Ja. Aber der durchschnittliche Zuschauer geht natürlich da jetzt mal hin, weil er weiß, er kann jetzt hier irgendeinen Typen, den er vielleicht schon von früher kennt, anfeuern und ihm die Daumen drücken, dass er jetzt hier ja ein tolles Debüt in der UFC feiert. Und wenn der das beeindruckend macht, dann wird die UFC einen Teufel tun und den nicht auch in den USA einsetzen. Ja, völlig richtig, natürlich. Dann kann man ja immer sagen, ja, wie der Korean Zombie, der hat ja, glaube ich, auch bei sich zu Hause auch die eine oder andere Schlacht geschlagen, ne? Bevor er dann diese ganzen... Bestimmt, aber da kann ich jetzt, also ehrlich gesagt... Ja, es gab, ich hab, das war auch ganz komisch. Gegen wen hat denn, ist denn der Korean Zombie nochmal angetreten das letzte Mal? Hat er auch verloren? Gegen Aldo. Natürlich, gegen José Aldo. Und da habe ich auch so viele Videopackages gesehen und der hat ja auch oft Fight of the Night gemacht, ne, der ja, Zombie. Das ist er. Und das, guck mal, da siehst du das doch schon. Da gibst du denen so ein kleines, ich sag jetzt mal, Gimmick und schon funktioniert die ganze Geschichte. Bitte, geht doch. Es geht doch. Wir bleiben bei Fight Nights und zwar der 36. am 15.02. irgendwo in Brasilien findet die statt. Da wurden zwei Kämpfe hinzugefügt, die mich, also diese Fight Night 36, die wiederum macht mich unfassbar heiß. Charles Oliveira trifft auf Andy Ogle und Francisco Trinaldo wird auf Jesse Ronson treffen. Und dieses Event ist wirklich toll, weil du hast Lyoto Machida gegen Gegard Mousasi. Hochinteressanter Kampf. Charles Oliveira gegen Andy Ogle wird mit Sicherheit auch ein guter Kampf, meine ich jetzt halt einfach, der macht Spaß, es macht Spaß, sich den anzugucken. Trinaldo liefert eigentlich auch immer ab, jetzt gegen Jesse Ronson, auch eine schöne Sache. Francis Carmont trifft auf Jacare Souza, auch hier zwei Styles, die im Endeffekt aufeinandertreffen, Excitement gegen Schlaftablette. Cristiano Marcelo, den ich gerne mochte bei Ultimate Fighter, trifft auf Joe Proctor. Und Viscardi Andrade trifft auf Nico Musoke, das ist der Schwede, der in Manchester für Aufsehen gesorgt hat, als er diesen Italiener da abgefertigt hat. Ah ja, diesen alten Italiener da, ne? Ja, also das ist eine Fight Night, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, die UFC will mit dieser Fight Night auch mal ein bisschen den Brasilianern wieder was Tolles vor die Füße oder ja, kredenzen. Sie haben ja bislang wirklich Fight Nights gehabt, die jetzt so auf internationalem Level gesehen nicht allzu große Bedeutung erringen konnten und dann halt einfach durch gute Kämpfe prädiert haben, die Fight Nights. Es gibt auch noch ein kleines Update zu UFC 170, 22.02. in Las Vegas. Das war die Veranstaltung, die eigentlich dafür gedacht war, John Jones auf Glover Teixeira treffen zu lassen. Man hat jetzt endlich mal einen Kampf gefunden, das ist aber nicht der Main Event, aber man hat mal einen Kampf gefunden für den 22.02. Und zwar wird Rustam Khabilov auf Rafael dos Anjos treffen. Und das ist auch ein Kampf, holy shit. Khabilov, weißt du ja, einer dieser verrückten Dagestanis, ja. Ja. Trifft auf dos Anjos, der gegen Cerrone sich ja schon so in Titelkampfregionen vorgekämpft hat. Und ich denke mal, für Khabilov eine Riesenchance, einen großen Sprung zu machen in den Rankings. Und für Dos Anjos ist das mit Sicherheit bei einem Sieg der letzte Kampf vor einem Titelkampf. Behaupte ich jetzt einfach mal so frei weg von der Leber. Aber macht Sinn, der Kampf, und habe ich auch Bock drauf. Absolut. So, jetzt kommen wir zur allseits beliebten Rubrik. Chris und Ricky sprechen über vergangene UFC-Veranstaltungen. Ja. Chris, du weißt ja, wie immer beginnen wir mit einer Rubrik, die dir ganz viel Spaß macht. Und das ist die Paywall. Oder so. Ja. Ja, also das interessiert dich ja immer wahnsinnig. Da kann ich erstmal verlautbaren lassen, ich habe mir gar nicht rausgeschrieben, wer Fight of the Night und so geholt hat. Mann. Egal, aber ich kann es anhand hier Paywall nochmal versuchen zusammenzubekommen. Also Nate Diaz gegen Gray Maynard, da hat Nate Diaz auf jeden Fall Knockout of the Night geholt, das weiß ich noch. Und es war nämlich sein 11. Bonus, Fight-Bonus. Schön, ja. Damit ist er, hat er genauso viele wie Anderson Silva und Joe Lozon. War ja sein 13. UFC-Fight, ne? Ist das so? Mhm. Ja, dann ist es noch beeindruckender, dass er davon 11 Bonuses abstauben könnte. Ja. Das ist natürlich schon beeindruckend. Aber insgesamt verdient er mit diesem Kampf nur $30,000. Ohne den Bonus jetzt, aber $30,000 ist natürlich nicht so viel, wa? Ja, es ist nicht so viel, das stimmt. $45,000 bekommt Gray Maynard für die Geschichte. Juliana Pena $16,000 für ihren Sieg bei Ultimate Fighter. Jessica Rousseau. Thank you, Mom! Thank you, Dad! Hast du Dana White gehört? Nee. Good job, sweetheart. Das ist einfach ein Playboy. Weiß ich nicht, ob das so, ja, ob das der richtige Weg ist, Women's MMA in der UFC zu etablieren, dass du deine Fighterin Sweetheart nennst. Aber na gut, wir kommen nachher noch. Ach komm, bevor wir jetzt hier weitermachen, dir ist ja mit Sicherheit aufgefallen, dass es zwischen den diversen Fights so ein Interview gab mit Misha Tate und Ronda Rousey. Ja, schön. Ja, und Ronda wirkte da ja schon nicht gerade. Meinst du das bei Enik? Ja, genau. Wo Ronda mit so einem großen Portemonnaie da stand, wo, ja, glaube ich, eigentlich eine kleine Handschrotflinte drin war. Binden auch, ja. Genau, die Geschichte meine ich. Da wirkte Ronda ja schon nicht besonders, ja, amused über diese Situation. Naja, sie war zumindest nicht ganz so entspannt, muss ich sagen. So, aber der Knüller war bei der Post-Fight-Show. Ich weiß nicht, ob man das bei der UFC-App auch sehen konnte. Wahrscheinlich nicht, weil das ist von Fox Sports One. Da saß Ronda Rousey, Misha Tate, John Anik, Kenny Florian und Ariel Helwani, ja, vorm Octagon. Und dann haben die sich so ein bisschen unterhalten, über was so los ist. Und dann sagt, na, erstmal Ronda Rousey die ganze Zeit so komisch vor sich hin geklotzt, so abgeneigt der ganzen Situation über. Und dann fragt, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das richtig zusammenbekomme. Und ach, weißt du was, Chris? Wir machen das folgendermaßen. Ich werde dieses Interview jetzt hier einfach in den Podcast packen und dann können sich die Leute selber anhören. Dir ganz kurz die Kurzfassung, weil du es dir ja jetzt nicht anhören kannst. Also Ronda Rousey hatte dann keinen Bock, so richtig mit den Leuten da zu quatschen. Ja. Und hat dann gesagt, so, also sie hätte jetzt auch Besseres zu tun, zum Beispiel ihre Kämpfer trösten, und sie würde dann sich jetzt mal verpissen und die können ja die Scheiße mehr oder weniger selber machen. So trage ich das jetzt in meinen Worten vor, ja, aber ich glaube, so als Ronda. Großartig, anders kann es sich bei ihr auch nicht angehört haben. Nee, sie ist dann tatsächlich auch gegangen. Ja, aber sie kann auch charmant sein. Hast du den Auftritt von bei Jimmy Kimmel gesehen? Ja, habe ich heute echt mal vertwittert. Da war sie sehr charmant und hat zum 6000. Mal ihre zwei Geschichten erzählt, die sie im Leben erlebt hat. Genau, das war es, was ich sagen wollte. Gut, jetzt machen wir weiter mit der Payroll. Also, wollte ich jetzt nicht das Interview einspielen? Genau, das muss ich ja jetzt hier aufbereiten. So, Chris, dann spiele ich jetzt das Interview ein. I remember talking to you before the season started on Fox Sports One, and you were saying you weren't really looking forward to watch it. You were happy to go out of the country. Now that it's over, did you get a sense of how you came across, and maybe were you a little too hard on yourself? Maybe, you know, people liked seeing the real Ronda out there. What do you think? I still haven't watched any of the episodes. Not even one? No. My achievements and my goals are my business, and everyone's feedback is not one of them. And if you really wanted to get to know the real person, but, you know, be a reality TV show, I mean, it's like saying we all know who the real Kim Kardashian is. For all I know, she's a rocket scientist. Are you happy it's over now? You don't have to answer questions about it. Don't have to think about it being on TV, people writing you on Twitter, things like that. I always have more things to do. But are you happy that at least now you can focus on the fight, the reality show, it's in the books? I'm happy that that a lot of people know the girls now, and that they got to fight in a big venue, and a lot of people know a lot of these characters, and I don't have to worry about leaving that Gina Carano void when I'm gone. You know, Misha, you know, you had a very good night tonight. Does this mean anything? I mean, obviously, as a coach, you want to win. But does this give you some confidence going to December 28th? You, as a coach, want two big fights here tonight. No, tonight is their night. It's not about me. You know, it wasn't me that made those fighters go out there and fight their hearts out. You know, I believed in them as much as they believed in themselves. And, you know, together, I think that we were able to help each other accomplish a goal. But, I mean, it's not about my fight. This is their night tonight. They were the ones that put the work in. They accomplished their goals. And I'm extremely, extremely proud of Team Tate tonight. Obviously, the rivalry between you two has been much talked about. You don't seem very happy when you're having to do this stuff. You don't even like to look in her direction. What do you feel when you're, you know, so close to her and having to listen to her speak? I feel like I have a couple heartbroken kids backstage that I need to talk to, and instead I'm stuck talking to you guys. Right. All right, well, with that, Ronda, then we will let you get on out of here. We look forward to UFC 168 on December 28th, so you can go console David Grant and Jessica Rikosi, who we hope will get other opportunities here in the Ultimate Fighting Championship. Tja, das war das Interview. Ja. Wenn man schneiden kann, ist einfach hervorragend. Diese Live-Podcasts fand ich viel besser. Da konnte man diese Live-Podcasts, fand ich viel besser, weil da hat man das alles on the fly machen müssen und hat nicht so eine Scheiße hier abziehen können. Sei es drum. Ja. Wir waren bei der Payroll und haben festgestellt, dass Nate Diaz $30,000 bekommen hat, Gray Maynard $45,000, Joanna Pena $16,000, Jessica Ricosi bekommt $8,000, genauso wie David Grant, Chris Holdsworth mit $16,000 hat der Submission of the Night bekommen. Lass uns das mal so im Hinterkopf behalten. Es könnte auch jemand anders gewesen sein. Jessamyn Duke, $16,000. Peggy Morgan, $8,000. Raquel Pennington, $16,000. Roxanne Mataferi, $8,000. Was hat man dann? Akira Korsani bekommt $16,000 gegen Maximo Blanco. Der bekommt $17,000. Nini Maki, $16,000. Rani Yaya, $20,000. Pipapo. Ich gucke gerade einfach nur durch, ob hier irgendwo noch jemand eher den versteckt hat. Submission of the Night Bonus bekommen hat, wollte ich eigentlich sagen. Also Fight of the Night wurde auf jeden Fall der Facebook Prelim Fight. Josh Sampo gegen Ryan Benoit. Bezeichnet und, für den Event. Ja, die letzten drei Kämpfe fand ich, haben dann schon wieder ein bisschen entschädigt. Aber, das letzte war kein Kampf. Aber, Chris, dass das Krasse ist, dass die UFC durcheinander bringen. Ich muss das jetzt gleich nochmal nachgoogeln, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle. Die UFC hat, ich glaube, Ryan Benoit den Fight of the Night Bonus gestrichen, weil er das Gewicht nicht erreicht hat. Freunde, ja? Das ist. Und hat Dana White gesagt, so, dann bekommt der andere 100.000 und als Strafe mehr oder weniger, weil Ryan Benoit das Gewicht nicht erzielt hat. Aber ich muss jetzt ganz kurz nochmal das verifizieren. Währenddessen können wir ganz kurz nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, dass du unzufrieden warst mit dem Event, dann fordere ich dich hiermit erstmal auf, deine Unzufriedenheit in Worte auszudrücken. Ich muss schon sagen, als wir ja am Sonntag versucht haben, diesen Event zusammen zu gucken, hatte ich nicht den Eindruck, dass du großartig gehypt warst von diesem Event. Die ersten Fights, speziell die wir zusammen geguckt haben, also Duke, Morgan, Modafferi, Pennington, die ersten beiden Fights, das ist schon, wie du richtig gesagt hast damals, da hat man definitiv gemerkt, dass es in der Women's Division definitiv noch ein Gefälle von den Topstars und von den Undercardern, sage ich jetzt mal, gibt. Also da hat man ganz klar gemerkt, dass von allen Competitern da einfach so ein gewisser Fremdschämfaktor schon war. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass Modafferi, das hysterische Gefeite von ihr hat mir nicht gefallen. Und was da Morgan abgeliefert hat, das fand ich schon echt nicht so fantastisch. Also grundsätzlich auch das Holdsworth, ich will immer Hemsworth sagen. Weil ich das dir mal den falschen Ohr eingepflanzt hast, ja. Das Ding, das fand ich, ich fand den Kampf nicht schlecht, aber die Performance von beiden fand ich anders als von einem UFC-Pay-Per-View, sage ich jetzt mal, wo du einfach anderen Stoff bekommst. Ich fand es schon ein bisschen merkwürdig, den Event, muss ich sagen. Hatte einen kleinen Indie-Charakter. So, ich weiß es nicht. Also da braucht man auch nicht um den heißen Brei herumreden. Es ich war übrigens gerade eine Wii U. Was? Ich bin jetzt in 15 Minuten bin ich noch höchstbietender bei einer Wii U. Ach, du willst dir eine Wii U bestellen gerade? Bei eBay. Das ist völlig verrückt. Dieser Xbox One und PS4-Hype, der geht mir tierisch auf den Sack. Und ja, ich deswegen habe ich mir eine Xbox 360 gekauft. Möchte dieses neue Mario spielen. Naja, es wird dir schon irgendwie gelingen. Fakt ist, wir fangen jetzt einfach mal vorne an und da ging es halt, oder was heißt vorne, wir fangen eigentlich hinten an. Und zwar mit Nate Diaz gegen Gray Maynard. Ja. Da ja. kann man nun wirklich nicht davon sprechen, dass das ein enttäuschender Kampf war. Ich fand Nate Diaz. Der letzte Fight von Nate Diaz im Lightweight. Wer sagt das? Enik. Nee, ist aber falsch. Er hat gesagt, nach dem Fight geht er zurück ins Welter. Also, echt? Hast du das so verstanden? Ich habe das eigentlich nee, so verstanden, das so dass die John Enik hat das gesagt oder Nate Diaz? Enik. Also, von Nate Diaz hat es sich eher so angehört, als ob er da bleiben wird. Und zusammen mit seinem good old buddy, jetzt bringst du mich hier in Verlegenheit. Wie heißt er denn nochmal, Mensch, ja. Gegen Diego Sanchez, Gilbert Melendez. Genau. Aber der ist doch nicht. Ja. Was? Der ist doch auch nicht lightweight. Was möchtest du denn? Gilbert Melendez ist lightweight. Was? Ja? Anthony Pettis ist der Champion. Kenne ich nicht. Den kenne ich gar nicht. Benson Henderson ist da Ex-Champion. Der ist natürlich fantastisch, ja, den kenne ich. Ja, siehst du? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt Nate Diaz im Lightweight. Der war ja so überzeugt von sich selber nach diesem Kampf, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass er sofort einen Titelkampf bekommen muss. Eigentlich. An diesem Abend noch. An diesem Abend noch. Er hat ja auch gesagt, später bei der Post-Fight-Press-Conference, dass er, also man hat ihn natürlich gefragt, wie geht's jetzt weiter nach dieser tollen Performance, und er hat gesagt, du, ich setze mich einfach mal irgendwo in die Ecke und warte, bis irgendein Kämpfer ausfällt, dann kriege ich wahrscheinlich einen Titelkampf. Mhm. So, war natürlich, könnte man so verstehen, dass es ein kleiner Shoot in Richtung Anthony Pettis war, der ja auch einen Titelkampf abstauben konnte, weil sich TJ Grant verletzt hat. Ja, aber zurück zum Kampf. Nate Diaz fand ich wirklich beeindruckend da in diesem Kampf. Ja, absolut. Ja, absolut. Gray Maynard ist genau das passiert, was wir befürchtet haben im Vorfeld, als wir gesagt haben, ja, es wirkt irgendwie so, als ob er auf so einer Art Abschiedstour ist. Und das, oder die Performance hat das Ganze jetzt nochmal unterstrichen. Das war wirklich... Man muss ganz klar sagen, das Judo, was Diaz ausgepackt hat, das war ja fantastisch. Ja, insgesamt. Das war ja fantastisch. Ja, gut, die sind schon stark, was das angeht, aber es sind ja auch mit Ronda Rousey eng verbunden. Die kann da den einen oder anderen Tipp mit Sicherheit geben. Ja. Ach, jetzt pass auf, kann ich noch mal kurz was zu den Bonuses sagen? Also Josh Sempo, der hat das Gewicht nicht erreicht. Der hat 127 Pfund gewogen bei den Weigh-ins. Und Ryan Benoit bekommt praktisch trotz Niederlage $100,000. Das ist ein guter Deal für so einen Facebook-Fight, glaube ich. Ja, um das hier nochmal klarzustellen, dass da keine Verwirrung kommt. Jetzt aber wirklich... Der wahre Gewinner des Abends. Nate Diaz gegen Gray Maynard. Also, Gray Maynard, das war für mich schon wirklich fast schon erschreckend, die Performance. Ja. Und es hat sich das bewahrheitet, was wir befürchtet haben. Gray Maynard jetzt wirklich mit heftigen K.O.s, drei heftige K.O.s. TJ Grant, da ist er ja auch nach 2 Minuten schon zu Boden gegangen, auch mit einem heftigen K.O. Dann diese Niederlage gegen Frankie Edgar vor zwei Jahren. Und dazwischen, klar, hat er gegen Clay Guida den Sieg geholt. Allerdings war das jetzt auch nicht gerade ein denkwürdiger Kampf. Ich weiß nicht. Also Gray Maynard. Er wirkte aber von vornherein schon lethargisch, möchte ich nicht sagen, sondern ich habe so ein bisschen den Killerinstinkt vermissen lassen. Er wirkte genauso wie ich es, also Entschuldigung, dass ich mich jetzt da im Vordergrund stelle, ist auch sonst nicht meine Art. Er wirkte genau so, wie ich es beschrieben habe am Donnerstag, wie auf Abschiedstour. Er ist halt einfach nur noch da, um ein paar Leute glücklich zu machen, um ein bisschen Geld zu verdienen und fertig. So wirkte der auf mich. Also überhaupt nicht fokussiert und weißt du, so mit diesem Killerinstinkt wie Nate Diaz, den an diesem Abend hatte. Mhm. Ist natürlich die Frage, die man jetzt zwangsläufig stellen muss, wie geht's weiter für Nate Diaz? Was ist da jetzt in Zukunft geplant? Also er kann ja jetzt nicht ernsthaft davon ausgehen, dass er ein Title Picture ist. Das kannst du ganz vergessen, glaube ich, aber dass er jetzt auch in naher Zukunft im Title Picture sein wird oder so. Nö, aber er ist definitiv weiter im Gespräch, sage ich mal, in der Division. Ja, er ist hoch auf 5 von 8. Ja. Und wenn man da mal guckt, wer vor ihm ist, Benson Henderson, gegen den hat er verloren. Ja, zu Recht. Gilbert Melendez kann ich mir nicht vorstellen, weil Teammates. TJ Grant, hat er schon mal gegen TJ Grant gekämpft? Chris, du weißt das doch, du bist doch unser wandelndes MMA-Lexikon. Mhm. Hat er nicht, das könnte sich also anbieten. TJ Grant gegen Nate Diaz, wenn Grant dann endlich wieder fit ist. Man könnte auch sowas machen, dass man sagt, Henderson gegen Thompson. Der Gewinner trifft auf Nate Diaz, weil Henderson und Thompson haben ja beide Nate Diaz besiegt. Und da könnte sich Nate praktisch revanchieren. Aber ich glaube nicht, dass man so kurz hintereinander Rematches bookt seitens der UFC. Deswegen macht aktuell aus meiner Sicht nur TJ Grant Sinn. War ja auch bei Cain Velasquez und Junior Dos Santos absurd, ne? Ja, fand ich auch ein bisschen komisch, aber da liegt es wahrscheinlich daran, dass die beiden so sehr über den anderen Heavyweight sind, dass man zwangsläufig so machen musste. Ja, also ich würde für Nate Diaz jetzt so einen Kampf gegen TJ Grant, das würde ich eigentlich empfehlen, liebe Matchmaker in der UFC. Und ja, Gray Maynard, dem kann ich irgendwie nur das Karriereende nahelegen. Ja, also das... Stell dir doch mal vor, jetzt bekommen wir in 5 Wochen wieder Match-Announcement mit Maynard und dann... Okay. So, vielleicht gewinnt er ja sogar durch einen Lucky Punch, aber so richtig gewollt wäre es ja dann nicht gewesen. Also ja, mir geht es ja darum, er kann mit Sicherheit noch Leute im Lightweight besiegen, aber ich glaube nicht, dass die in der Top 10 sind. Und dann frage ich mich halt, warum soll er sich das jetzt hier antun? Ich meine, Gray Maynard ist ja jetzt auch keine 5 mehr. Also er hat halt einfach nicht mehr die ganze Karriere vor sich. Er ist 34, vielleicht macht er noch 2-3 Jahre. Ist schwer zu sagen. Was ich viel interessanter finde, gerade bei den Rankings, die ich auf unserer Seite noch nicht aktualisiert habe, weil ich keine Zeit hatte, sehe ich gerade, dass ja Dos Anjos und Nurmagomedov beide hinter Diaz sind, was ich interessant ich nicht gedacht. So gefühlt sind die, zumindest Nurmagomedov würde ich aktuell über Diaz sehen. Wäre auch eine interessante Sache. Das wäre eine Schlacht, ja. Nurmagomedov gegen Nate Diaz, aber mir ist es so, als ob der sogar einen Kampf schon der ist noch frei. 21. September zum letzten Mal gekämpft. Das wäre auch eine Sache. Nurmagomedov gegen Nate Diaz. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Müssen wir mal abwarten. Interessanter wird es bei Juliana Pena gegen Jessica Roccozi. Ach, war das da schon? Hast du über das Finish noch gar nicht richtig geredet? Ja gut, da muss man einfach nur sagen, Significant Strikes 33-5, period. Ja, so. Was auch immer das bedeutet. Also aber was der da reingefeuert bekommen hat, der Gray Maynard, der ist ja aber partout nicht K.O. gegangen, ne? Also umgekippt. Erst nach dem Kampf. Genau. Der hat da das Trommelfeuer reingekriegt und dann der Referee, weiß nicht mehr welcher es war, hat gesagt, komm, das ist Quatsch hier. Und Yves Devine war das. Yves Devine. Ja, dann bums ist er umgefallen. Also da war ja gar nichts. Nee, da war Feierabend. Aber klar, einfach von der Performance von Nate Diaz war das sehr, sehr überzeugend. Sein Interview danach, ihr habt es im Intro gehört heute, auch denkwürdig, ja, dass er erstmal da rausgeht und sagt, hier, people's act like shit und die Veranstaltung sei der letzte Dreck hier, aber mein Gott, was soll ich machen? Und partout nicht auf John Annick's Fragen geantwortet. Das ist der Grund, warum man sich immer wieder auf die Diaz-Brüder freut, inside the Octagon. Ist halt einfach immer was geboten. Aber auf John Annick's Fragen würde ich auch nicht antworten. Verstehe ich gar nicht. Also, wenn einer immer so reden würde die ganze Zeit, dann würde ich aber gerne mal mich mit dem unterhalten. Der zu Hause auch so redet. Mach einen Schatz! Hol mir mal ein Bierchen! Ja, das ist doch... Also, es ist... Ich fand es bei dieser Veranstaltung, vielleicht lag es daran, dass man während den ersten Kämpfen mehr Zeit dazu hatte, fand ich es unerträglich. Also das war mir einfach, das Wissen, was er hat, ist immer toll, aber die Art und Weise zu kommentieren ist unerträglich gewesen. Dieses Gepumpe mit der Stimme die ganze Zeit, da sehne ich mich wirklich schon wieder nach UFC 168, wenn Joe Rogan einfach quatscht. Er quatscht halt einfach über die UFC und über die Fights und versucht da nicht so eine Nachrichtensendung draus zu machen. Das ist wirklich, also grenzwertig. Naja, wir haben ja gesagt, der gute JR, das wäre eine tolle Option, aber das wird es nie geben. Ja, wahrscheinlich nicht, aber man weiß es auch nicht, ob es so eine tolle Option wäre. Es ist natürlich wieder ein anderes Metier, aber er hat natürlich die Skills dazu, das ist klar. Dann kommen wir jetzt eben zum Ultimate Fighter Finale der Bantamweight Damen. Juliana Pena besiegt Jessica Roccozi. Ja. Juliana Pena hat letzten Endes, das kann ich jetzt mal sagen, Chris, weil das wirst du ja nicht gesehen haben, genau das gemacht, wie sie die anderen Kämpfer auch schon bestritten hat. Nämlich die Frau, die geht halt einfach nach vorne, bis es keinen Morgen mehr gibt und zerdrischt dich. Und wenn du da nicht irgendwie clever reagieren kannst und sie auf ihrem Drang nach vorne stoppen kannst, dann hast du schlechte Karten. Und so erging es auch Jessica Roccozi. Ich habe natürlich das Hype-Video gesehen und ich war erschrocken, dass Jessica Roccozi, die ja Profiboxerin vorher war, nicht wahr? Ja. Schon 36 Jahre alt ist. Und ja, die hat die besten Zeiten als Frau schon hinter sich, aber sie ist ja jetzt MMA-Kämpferin. Das genau, ist was anderes. 15 Jahre über dem Verfallsdatum. Ja, gut. Würde man sagen, eigentlich schon. Wie alt ist er? 36? Eigentlich schon 20 Jahre. Aber das darf man offiziell natürlich, diese Meinung darf man nicht vertreten. Dann, das Hype-Video da von Juliana Pena. Wie sagen sie Pena, ne? Die sagen Juliana Pena. Pena? Juliana Pena. Ja, Pena. Juliana Günther, sagen die eigentlich. Ja, das fand ich schon wirklich sehr bla. Ja, ist auch sehr bla. Die quatscht auch viel Müll, wenn der Tag lang ist. Dazu komme ich gleich noch. Aber wollen wir jetzt zum Fight kommen? Absolut. Also die ist ja so unglaublich aggressiv gewesen. Die hat ist ja losmarschiert, hat die Jessica Rakosi an den Käfigrand gepresst. Und ich glaube, hätte sie noch irgendwie einen Gang höher geschaltet, dann hätte sie Jessica Rakosi so durch das Gitter gequetscht und dann gäbe es so Würfel, wie bei diesem Resident Evil Film, weißt du? Die hätte sie totgeschlagen. Sie hätte sie einfach durch das Gitter gedrückt. Und hätte es wie ein Unfall aussehen lassen. Menschengulasch hätte es dann gegeben. Und dann natürlich, was du auch gesagt hast, hat sie aber auch vorher schon gesagt, seht ihr ihren Gameplan im Hype-Video für mich? Hat sie das ja schon preisgegeben. Sie hat ja gesagt, sie möchte sie unbedingt halt niederringen und dann ground and pounden und finishen das Ding. Hat sie auch gemacht mit einem wunderschönen Leg-Trip. Hast du das gesehen? Die habe ich früher auf dem Schulhof auch so gemacht. Ja, ja. Natürlich habe ich es gesehen. Ich habe ja den Kampf komplett verfolgt, Chris. Ach, du hast ihn... okay. Ja, da macht man mir natürlich nichts vor. Den habe ich mir von Anfang bis Ende angeguckt, um gewappnet zu sein, um heute mit dir darüber zu sprechen. Mhm. Ja, also da gebe ich dir natürlich recht. Ich war ein bisschen überrascht, dass Rakosi sich nicht besser aus dieser Situation hat befreien können. Herr Jammerzinner, hier geht's nicht nur um mich, sondern auch um meine Tochter. Es ist ein Sohn. Ach, das war ein Sohn? Es war ein Sohn, ein reiner Sohn sogar. Ja, aber sie hatte in diesem Moment einfach nicht die Skills und die Möglichkeiten, Juliana Pena zu besiegen, die mich wirklich beeindruckt hat über die ganze Staffel hinweg. Ich habe eigentlich gedacht, dass das so ein, ja, schon so nicht Glamour Girl im eigentlichen Sinne auf UFC-Level gesehen. Ja, also so eine UFC-Fighterin als Glamour Girl zu bezeichnen, ist eigentlich nicht möglich, aber Inside the Octagon ist sie ein Glamour Girl, habe ich mir so gedacht. Und dann hat sie aber abgeliefert. Und ja, was hatte sie denn an? Ja, die hat da ein großes Problem mit ihrem kompletten Körper so zu zeigen wie manche andere Kämpferin. Das ist mir auch schon bei Ultimate Fighter aufgefallen. Es tut mir aber leid, aber ich finde, das gehört dazu. Chris, das ist sexistisch, aber ich gebe dir recht. Aber was war das für ein Ground and Pound? Ich bitte Sie, mit Ellbogen, mit Fäusten. Ich glaube, wenn ihre Fäuste wehgetan haben vom Schlagen, hat sie erstmal zur Beruhigung ihrer Fäuste die Ellenbogen genommen. Ja, das war der Wahnsinn. Jessica Rakosi lag auf dem Rücken, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat das einfach nur noch über sich ergehen lassen. Und Ricky, ich habe jetzt noch mal eine kleine Frage an dich. Ja, der... Es war ja eine Sekunde vor Rundenende, ne, als Mario Yamazaki gesagt hat, hier ist Schicht. Ja. Warum? Ja, zu Recht. Zu Recht, aber hätte man das nicht schon 5 Sekunden vorher machen können? Das war ja, das ging ja eine Minute so. Naja, es war halt der richtige Zeitpunkt. Ich fand es gut, dass Yamazaki sich von der Uhr da hat nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Okay, ja. Und ich glaube auch nicht, dass er die Uhr irgendwie im Hinterkopf haben sollte. Ja. Ich finde, so ein Referee sollte jede Situation von der Uhrzeit neutral bewerten. Es ist doch egal. Das ist definitiv so, aber es hat schon Geschmäckle. Nee, finde ich nicht. Also ich finde, das war halt einfach dann der richtige Zeitpunkt. Wenn das Ganze jetzt nicht eine Sekunde vor Rundenende gewesen wäre, sondern eine Sekunde vor der 2-Minuten-Marke oder so, dann würden wir nicht sitzen und darüber diskutieren. Also es kann in die Entscheidung von einem Referee einfach nicht mit einbezogen werden, dass nur noch eine Sekunde auf der Uhr sind. Natürlich ist es unglücklich. Und ich hätte aber auch nicht früher den Kampf gestoppt, weil es ging auch viel auf die Deckung. Absolut, ja. Er hat halt ganz oft noch zu ihr was gesagt. Er hat ganz oft gesagt, hey, Movement, und sie soll sich mal verteidigen und so. Und dann kam halt nichts. Ich glaube, dass Rakosi zu einem bestimmten Zeitpunkt die Entscheidung hatte zwischen entweder ich krieg jetzt ja einen auf die Mütze und... Ich glaube, sie hat auch geantwortet, ich verstehe nicht, ich krieg gerade auf die Fresse. Oder so. Also entweder sie kriegt jetzt hier weiterhin einen rein oder sie schützt sich und ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt. So. Und es ist unglücklich, dass es eine Sekunde vor Schluss war, aber die Stoppage, finde ich, das war alles in Ordnung. Geht völlig klar. Die Stoppage als solches geht natürlich völlig okay. Weil sie dann auch angefangen hat, Fäuste von der Seite zu bekommen, also auch ins Gesicht rein. Nicht durch die Deckung durch, aber eine Sekunde vor Schluss ist bitter für Jessica Rakosi. Was nicht bedeuten soll, dass sie dann den Fight unbedingt gewonnen hätte, aber sie hätte sich zumindest noch mal kurz hinhocken können, ne, und sich refreshen können. Das ist ganz klar. Es ist unglücklich für sie, aber tja, shit happens. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, was von Julia Pena noch kommt. Kam ja schon einiges. Und zwar hat sie erstmal ein bisschen gegen Ronda Rousey gewettert. Das ging ja jetzt schon das ganze Wochenende so. Und dann hat sie nochmal nachgelegt und hat gesagt, ja, Ronda Rousey, die hat noch nie so eine eingebildete und hochnäsige Frau gesehen. Die rennt hier rum, als wäre sie es. Und ja, ist sie ja auch. Jetzt pass mal auf. Liebe Juliana Pena, mal ganz ohne Scheiß. Ohne Ronda Rousey werdet ihr alles weiterhin Affen in irgendeinem Scheißkäfig, in irgendeinem dreckigen, mistigen texanischen Vorort. Ihr könnt euch alle bei Ronda Rousey bedanken, dass Women's MMA mittlerweile in der UFC möglich ist, dass Dana White sich dieser ganzen so Idee gehen. Geöffnet hat. Chris, ich bin mitten in einer Ansprache in Richtung Julia Pena. Ich bitte dich, dir deinen Gedanken kurz festzuhalten. Und ich finde es eine Frechheit von einem Mädchen, das gerade mal jetzt hier so eine Show bestritten hat und von mir aus jetzt Ultimate Fighter Championess ist oder wie man das nennen soll, sich hinzustellen und hier irgendwie Leute zu diskriminieren und anzukacken, nur weil sie nicht die beste Freundin von denen ist. Und ey, das hat mich völlig rausgebracht. Ich wollte noch viel mehr sagen, aber ich habe jetzt meine Gedanken verloren. Ich finde es auf jeden Fall mal unverschämt. Ich finde es wirklich unverschämt und unangebracht. Erstens mal hat Ronda Rousey ihr gutes Recht dazu, rumzurennen und so zu tun, als wäre sie die Größte. Denn, erinnere mich, Chris, aber ich glaube, soweit ich das noch richtig im Hinterstübchen gespeichert habe, ist Ronda Rousey die aktuell beste MMA-Fighterin, zumindest mal in der UFC und im Bantamweight. Six First Round Submissions. Sind sogar 10, wenn man die Amateur-Fights mit dazu rechnet. Also da gibt es wenige Argumente, die Juliana Pena hier mir bringen könnte, damit ich davon überzeugt bin, dass Ronda Rousey nicht rumrennen könnte, als wäre sie es. Und der Unterschied, finde ich, zwischen ich bin eingebildet und hochnäsig und ich habe einfach Selbstvertrauen, der ist bei Ronda Rousey schon noch deutlich bemerkbar. Also ich würde sie nicht als eingebildet und hochnäsig beschreiben. Es war auch sehr sympathisch, als dieses Backstage-Footage von Jimmy Kimmel kam, wo sie sich wirklich Zeit genommen hat mit den Leuten, mit den Fans. Sie wirkt auf mich einfach sehr überzeugt von sich. Sie weiß, aber das meine ich nicht mit eingebildet, sondern sie weiß, was sie inside die Octagon abliefern kann. Ja, und es ist halt auch so, dass sie ja offensichtlich wirklich auch die Skills hat. Also wenn du sie beim Training beobachten kannst, alle die mit ihr trainiert haben, bestätigen das ja, dass sie einfach wirklich da auch ein Talent hat, Leuten etwas beizubringen und hin und her. Und dann gab es dieses Ding, dass Ronda Rousey mal gesagt hat, dass Juliana Pena es nicht dieselbe Luft atmen dürfte wie, wie hieß denn die Alte nochmal, die da in der ersten Runde rausgeflogen ist. Komme ich nachher drauf, gegen die Juliana Pena praktisch die erste Runde bei Ultimate Fighter gewonnen hat. Und da gebe ich Juliana Pena natürlich recht, das ist kein feiner Stil, aber hallo, es ist eine Reality-Show. Und da, also Shayna Baszler hieß sie. Und das, also sowas, finde ich, sollte man dann nicht auf die Goldwaage legen. Finde ich jedenfalls. Also absolut. Ich finde, so ein jungen, neuen Talent steht es immer gut zu Gesicht, erstmal die Fresse zu halten und abzuliefern. So, also mich hätte das sehr, sehr geärgert. Aber das führt dazu, dass in dieser doch relativ schwach besetzten und nicht so dicht und tief besetzten Bantamweight-Klasse der Damen in gar nicht allzu langer Zeit Juliana Pena sich Chancen ausrechnen könnte, auf Ronda Rousey zu treffen. Und muss sie aber erstmal mindestens 2 Fights noch gewinnen, 3. Ich würde sagen, dass 2 sogar schon reichen. Wenn sie 2 ähnlich dominant gewinnt, vielleicht sogar schon einen, dann ist... Das muss schon Ronda Rousey mitspielen. Wenn sie jetzt den nächsten Fight gegen Y in der ersten Runde wieder so vicious per Ground and Pound gewinnt, dann muss schon Ronda Rousey mitspielen und sagen, ja, okay, Bitch, dann komm her. Ja, jetzt dann kann ich mir vorstellen. Lass ihr den nächsten Kampf gegen so einen Chyla Gaff-Kaliber gewinnen. Ja? Dann würde ich sagen, ist definitiv so eine Sarah Kaufman, Liz Carmouche, Alexis Davis in Reichweite. So, wenn sie die besiegt, dann finde ich persönlich schon gute Argumente von der UFC zu sagen, komm, gegen Ronda Rousey, das ist drin. Dann kannst du, da gebe ich dir recht, auch nochmal einen dritten Fight mit einstreuen, aber 2 bis 3 Kämpfe, Wenn sie die sag ich auch, drei Kämpfe. Das könnte interessant werden. Und sie hat natürlich den Grundstein jetzt gelegt für eine interessante Rivalry. Absolut. Und sie wirkt auch relativ gefestigt im Ring. Also es war schon beeindruckend, aber ich kann jetzt schon definitiv sagen, ich bin kein Juliana Pena. Ich finde die irgendwie, würde ich mit der immer ganz wahnsinnig ungehemmt vögeln. Was? Ja. ich muss noch mal was sagen. Wer war denn die Alte in ihrer Corner? Ja, weiß ich nicht. Mir ist noch nicht mal die Frau aufgefallen. Warum hast du dich in sie verliebt? Ja. Okay. Sofort. Naja, gut, dann gilt das für dich herauszufinden, wer das war. Mhm. Google Bilder oder wie das heißt. Alle einfach mal Women's Corner Girls eingeben oder so. Das war eine Fighterin. Eine Fighterin? Ja. Die hatte auch den Ultimate Fight. Okay, dann machst du Folgendes. Das Bild, was du mir heute geschickt hast, kann man, also mit als menschlichen... Bild schon fast nicht. Nee, mit menschlichen Augen kann man da niemanden drauf erkennen. Das bedeutet im Endeffekt, dass du mir jetzt mal ein Bild zukommen lässt, nicht jetzt sofort, sondern im Laufe des nächsten Tages, auf dem ich deine First Lady besser erkennen kann. Ja, also das ist... Die hat Potential. Potential hat sie. Chris Holdsworth gewinnt gegen Davy Grant, ist der männliche Fight Ultimate Fighter der 18. Staffel Bantamweight. Gewinnt via Rear Naked Choke und insgesamt, also für mich eine doch zu einseitige Sache. Ja, es war jetzt nicht so, dass Chris Holdsworth da komplett nur dominiert hat, aber Davy Grant wirkte auf mich schon immer so ein bisschen in der Position desjenigen, der sich was einfallen lassen musste und auf was antworten musste und hat dann einen Fehler gemacht mit diesem High Kick. Genau, der wurde dann auch gecatcht, ne? Ja, und das war der einzigste Fehler, den er gemacht hat. Und Chris Holdsworth, da machen wir uns nichts vor, großartiger Jiu-Jitsu-Kämpfer, leider allerdings der unsympathischste Alpha-Male-Kämpfer. Ich kann diesen Typen nicht ab. Ja. Und aber gewinnst dann am Ende verdient, Chris. Ja, würdest du auch damit gehen, dass Alpha Male das beste Lager der Welt ist? Nee, so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Ich würde aber sagen, dass sie definitiv einen der besten Coaches mit Dwayne Ludwig jetzt auf jeden Fall auf ihrer Seite haben. Wahrscheinlich sogar den Coach of the Year. Der hat einiges abgeliefert. Ich würde mal sagen, in den niedrigen Gewichtsklassen, nicht nur im Lightweight, sondern in den niedrigen Gewichtsklassen ist Team Alpha Male definitiv da Shit. Ich muss noch mal was sagen. Ja. Zur zweiten Runde, es war ja wirklich unfassbar geiles Ground Game von beiden. Oder? Man sieht das bei mir im Hinterkopf. Kriege ich gerade nicht mehr vor. Reversal um Reversal, zweite Runde. Ja, war das so? Ich macht's jetzt gerade bei mir nicht Klick. Ich fand dann kam ja Holdsworth in den Rear Naked Choke und vorher haben ja beide noch waren sie da am Ground Game und da war nicht so sicher, wer da wen jetzt wirklich die Oberhand bekommt und das fand ich schon fantastisch. Das war super. Ja, dann ist wenigstens was für dich dabei gewesen. Ich habe diesen Kampf als Kampf und fertig abgespeichert. Nichts Besonderes für mich gewesen. Mhm. War ein bisschen enttäuscht. Würdest du den nächsten Kampf auch als Kampf bezeichnen? Ja, Chris, darüber habe ich nochmal ausgiebig nachgedacht. Wir können die beiden Kämpfe auch gerne zusammen abhandeln. Die beiden Kämpfe waren nicht so schlecht, wie wir in diesem Moment, als wir diese Kämpfe praktisch besprochen haben, live dachten. Also das Problem ist halt, dass da insgesamt die Pace relativ niedrig war. Das war nicht so schnell. Ja? Aber das war jetzt nicht irgendwie, weißt du, wie wenn so Leute, die noch nie in einem Oktagon standen, plötzlich aufeinandertreffen. Also so ganz unbeholfen. Ja, natürlich nicht. So war das nicht. Es war halt einfach eine langsamere Gangart. Ja? Aber man konnte sehen, Raquel Pennington, Jasmine Duke, da ist Potenzial. Aus meiner Sicht ist da Potenzial da. Man kann jetzt sagen, okay, Roxanne Modafferi hat ja nicht ihren besten Tag gehabt. Ich kenne aber Leute, Chris, die behaupten im Internet und die haben Namen, die reimen sich auf Alvani, ja, dass das der Fight of the Night war zwischen Pennington und Modafferi. Also tut's mir leid. Ja, das kann ich so nicht sehen. Aber es war nicht so ein schlechter Kampf, wie wir zu diesem Zeitpunkt dann dachten. Er war halt langsam und schwierig für so, oder diese zwei Kämpfe waren schwierig, um so eine Show hier zu eröffnen. Also das, das gebe ich schon zu. Und viel mehr kann man aus meiner Sicht, du kannst gerne noch was dazu sagen, aus meiner Sicht auch gar nicht zu diesen beiden Kämpfen sagen. Die zwei richtigen Damen haben sich durchgesetzt, finde ich. Und ich freue mich auf Jasmine Duke, die ja im Team Rousey jetzt ist und da auch bleiben wird und mit Ronda Rousey trainiert und mit Marina, oh, die unfassbar geil aussieht. Doch, das ist die beste Freundin von Ronda Rousey, die wurde jetzt erst Tough Enough, es ist auch so eine Promotion, Tough Enough Bantamweight Championess oder sowas, und die ist, die finde ich geil. Oh, mit der und mit meiner Frau natürlich, ein Dreier, das wäre hervorragend. Und Raquel Pennington, ja, die finde ich auch gut. Wolltest du jetzt noch was sagen, Chris? Ich war von der Morgan war ich enttäuscht. Ja, schockiert. Nee, schockiert. Enttäuscht. Ich habe ja nichts erwartet. Ich war schockiert. Da kam nichts. Chris hat mir gerade ein Bild geschickt, wie Ronda Rousey gehend, während Misha Tate ein Interview gegeben hat. Für mich das Bild 2013. Oh, 2013 sogar. Das ist natürlich, ja. Naja, vielleicht noch das MMA-Radio-Logo mit einer Verlosung. Mhm. Ja, dann sind wir schon angekommen bei den Pre-Limitary-Fights. Und zwar Akira... Ach, das war jetzt auch schon zu Modafferi und Pennington, weil den Kampf fand ich sehr gut. Fand ich gut. Ja, aber da habe ich doch gerade eben gesagt, dass Ariel Helwani behauptet habe, das wäre der Fight of the Night. Ach so, ich dachte, du meinst Duke gegen Morgan. Nein, ich wollte die beiden miteinander abhaken, weil ich fand, dass die beide Kämpfe waren von der Pace her anders als das, was wir sonst so in der UFC zu sehen richtig, bekommen. Richtig, ja. Und richtig gut, haben dadurch so ein bisschen, ja, unsere Stimmung gekillt. Du gehst halt so in so ein Event rein, die Maincard beginnt und du willst... Die Arena ist leer und dann gehst du natürlich da. Ja, die Arena ist natürlich nicht so voll gewesen, stimmt. Und da willst du halt einfach auch eine geile Show sehen und das war natürlich jetzt hier nicht der Fall. Die ersten beiden Kämpfe, Pennington haben wir ja da auch dann schon besprochen gehabt, sie hat einfach so den klareren Blick gehabt für Aktionen. Modafferi hat halt viel Wirrwarr da abgeliefert und ist einfach nach vorne marschiert und hat versucht, irgendwas zu zeigen. Aber Pennington hat das immer relativ gut ausgekontert und dann selber Aktionen gezeigt. Aber bei Jasmine Duke gegen Peggy Morgan fand ich, dass Jasmine Duke eine Klasse besser war als Peggy Morgan. Also das war mein Gefühl. Deswegen dachte ich, die beiden Kämpfe, die... grasen wir miteinander ab, aber Chris, du kannst dich gerne noch zur sexy Raquel Pennington äußern. Ja, finde ich sehr gut. Möchte ich bitte mehr von sehen. Das war's. Muss auch nicht im Octagon sein, aber gerne oben. Kann auch ruhig unter der Fight Promotion in Flagranti kann die mal auftreten oder wie auch immer, finde ich gut. In Flagranti-Film gab's doch, glaube ich, sogar mal so ein Porno-Ding. Ja. Dann kommen wir jetzt aber zu dem Porno-Label. Akira, wer hieß denn noch Akira? Gab es doch mal irgendeine Filmfigur? Ein Manga gab's. Ach so. Akira Kurosani gewinnt gegen Maximo Blanco. Ja, Kurosawa gibt's, das ist ein Regisseur. Via DQ. Ähnliche Situation wie in Manchester. Nicht ganz ähnlich. Kurosani ist am Boden, deutlich am Boden, befindet sich gerade so in einer Aufwärtsbewegung, aber ist definitiv deutlich am Boden. Beide Knie sind praktisch unten und auch der rechte Arm. Also die Position ist eindeutig. Und Maximo Blanco hämmert Kurosani so das Knie in die Fresse, dass der erstmal 3 Minuten nicht mehr aufstehen konnte und auch nichts sehen konnte, weil sein komplettes Nasenbein zertrümmert war. Hat er auch gestern auf Twitter ein Bild hochgeschickt. Habe ich dann gleich retweetet, Chris. Vielleicht kannst du es dir dann nochmal angucken. Mhm. Wirklich hammerhart gebrochen, das Ding. Und er hatte schwere Probleme, danach wieder richtig zu sich zu kommen. Und Mario Yamasaki hatte dann eigentlich nur die Möglichkeit, diesen Kampf zu beenden und dann halt eben Maximo Blanco zu disqualifizieren. Der hat das zuerst gar nicht kapiert, hat erstmal 3 Flickflacks gemacht, als er mitbekommen hat, dass der Kampf hier beendet ist. Und dann kam Mario Yamasaki und hat gesagt, du hast den Kampf verloren. Und dann hat sich die Stimmung so ein bisschen geändert von Maximo Blanco. Also der Aufreger ist halt die Disqualifikation. Vom Kampf her kann man überhaupt nicht mehr sagen. Also das war halt kein Kampf und vielleicht machen sie nochmal ein Rematch. Ich hätte mich gefreut, weil im Vorfeld habe ich so ein bisschen auf Twitter gelesen, dass viele auf Máximo Blanco richtig Bock hatten, dass der schon eine Maschine sein soll im Oktagon. Und da hätte ich Lust gehabt, mir das Ganze mal zu Gemüte zu führen. Wahrscheinlich habe ich ihn auch schon mal gesehen und habe es einfach nur vergessen. Kann auch sein. Tom Ninimaki, das war der Finne, der kurzfristig eingesprungen ist und als Fallobst Raniyaja vorgeworfen wurde, besiegt Raniyaja. Und zwar sehr beeindruckend, wenn man mich fragt. Es war zwar eine Split-Decision, ich kann es aber nicht nachvollziehen, wie irgendjemand auf die Idee gekommen sein könnte, Raniyaja 2 Runden zu geben. Es war für mich eine sehr, sehr beeindruckende Performance von Tom Ninimaki. Bei Yaya muss man sagen, das ist wirklich ein Master of Jiu-Jitsu. Und das hat aber Ninimaki nicht davon abgehalten, mit ihm am Boden Jiu-Jitsu und auch natürlich so typische Wrestling-Aktionen auszutauschen. Und das war wirklich ganz großes Ground-Game, teilweise von beiden. Aber Ninimaki immer wieder den Ticken besser und aus meiner Sicht auch der verdiente Sieger. Split Decision für mich nicht nachvollziehbar. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Jared Rosholt gegen Walt Harris. Da habe ich mich drauf gefreut, weil es gibt eine schöne Geschichte zu Jared Rosholt. Und zwar am Tag, als sein Kind geboren wurde, erhielt er den Anruf der UFC. Die UFC hat gesagt, Jared. Oder vielleicht haben sie auch gesagt, hey Jay. Wie sieht's aus, Walt Harris? Bist du dabei oder nicht? Und er sagte natürlich zu und besiegte Walt Harris. Walt Harris, muss man sagen, sah in der ersten Runde richtig gut aus, hat Jared Rosholt 2-mal zu Boden geschickt. Und ich dachte, oh Gott, das wird eine einfache Nummer für Walt Harris, ein ehemaliger College-Basketballer, sehr erfolgreicher College-Basketballer und sehr beeindruckendes Auftreten hat er auch gehabt, fand ich in diesem UFC-Debüt, es war ja für ihn auch das UFC-Debüt, aber dann in der zweiten und der dritten Runde gelang es Rosholt, also die zweite Runde war noch relativ eng, die dritte, dann hat Rosholt das Ganze für sich entscheiden können und die Entscheidung geht auch so ganz, ganz klar in Ordnung, erste Runde, Harris, gar keine Frage, die anderen beiden, Rosholt, aber hier natürlich wieder die Frage, das große Problem, was wir ja auch bei dem Hendricks GSP-Fight hatten. Jetzt hat Harris in der ersten Runde Rosholt 2-mal ausgenockt oder zu Boden geschickt. Aber es ist halt einfach nur eine 10-9 Runde. Und Rosholt in den anderen beiden Runden zwar auch gut und er gewinnt die Runden auch, gar keine Frage, aber natürlich nicht so dominant, wie Harris seine erste Runde gewonnen hat. Ist auch wieder die Frage, ist das dann fair, dass Harris hier das ganze Ding verliert? Aber ja, darüber können wir anders mal sprechen. Sean Spencer gegen True Dober war der Opener sozusagen der Prelims. Da war was ganz Interessantes. Bei Fox Sports One lief ein College Football Game, das in die Overtime musste. Deswegen konnten die Fox Sports One Zuschauer die erste Runde nicht in HD sehen, sondern sie mussten auf Fox Sports 2, das offensichtlich nicht in HD gesendet wird, ausweichen. Dann musste man wieder zurückswitchen auf Fox Sports 1. Und dann ging es weiter mit Sean Spencer gegen True Dober. Und ja, Sean Spencer sah beeindruckend gut aus. True Dober zeichnete sich dadurch aus, dass er unheimlich viele Schläge einstecken konnte. Aber ansonsten, Sean Spencer hat diesen Kampf beeindruckend dominiert und der muss auch wieder, ich muss mal nachgucken, Sean Spencer, der hatte doch, wie war denn das? Also der hat gegen Rafael Nadal verloren und gegen Yuri Villefort hat er auch, der hat er gewonnen. Ja gut, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber das ist ein Typ, den sollte man mal im Auge behalten. Der hat mir gut gefallen. Also jetzt mit Sicherheit nicht Championship-Potenzial, jedenfalls noch nicht. Aber er hat mir gut gefallen. Hier ist der Typ, der ist, kann ich dir genau sagen, age not known. Was bedeutet das? Dass man es nicht weiß. Das ist richtig, ja. Fight of the Night, Joshua Sampo gegen Ryan Benoit. Das war wirklich ein toller Kampf. 2 Runden. Submission, Rear Naked Choke von Sampo gegen Benoit, der wie gesagt sein Gewicht nicht einhalten konnte, was ein bisschen schade ist. Ist ja die Frage, inwiefern bringt ihm dieser Sieg was? Die UFC wird ein bisschen Hals auf ihn haben und Benoit hat verloren. Deswegen, ja, schade. Ja, es war ein toller Kampf und Hat aber dann auch, wie du sagen würdest, als Schwabe ein Geschmäckle. Es hat ein Geschmäckle, absolut. Hat ein Geschmäckle. Jetzt gucke ich mal kurz noch bei den Medical Suspensions, ob es da was Besonderes gibt. Ja, Corusani wird gesperrt bis zum 30.05.2014 aufgrund seines Nasenbruchs. Ist natürlich relativ lang. Drew Dober ist eigentlich für uns unerheblich. Gray Maynard bis zum 30.01. Also auch noch nicht, gar nicht mal so lang. Jessica Rucosi, 15.01. alles unerheblich. Juliana Pena requires X-Ray on right thumb. Also das bedeutet jetzt, ich habe wahrscheinlich irgendwie am Daumen verletzt. Keine Ahnung, wie lange sie dann ausfallen wird. Aber ich hoffe, dass sie relativ zeitnah wieder in den Oktagon steigen darf. Raquel Pennington und Jessamyn Duke wünsche ich mir auch schon bald wieder zu sehen. Tja, abschließend kann ich nur sagen, dieses Ultimate Fighter Finale hätten sie sich knicken können, wie ich finde. Das fand ich wirklich eine eher langweilige Veranstaltung, hat mir nicht so gut gefallen. Und die Vorstellung jetzt, wenn man das auf die nächsten Fight Nights und Pay-Per-Views verteilt hätte, ein bisschen von diesen Abfallprodukten rausgelassen hätte, da hätten wir mehr davon gehabt. Aber insgesamt war das wirklich gefühlt, seitdem wir diesen Podcast machen, die schwächste Veranstaltung. Mhm. Ja. Sieht fast so aus, als wenn sie dieses Cover-Vote irgendwie dann fett mal live announcen. Wie kommst du darauf? Da steht ja nirgends, wo so. Ja, hier kommen. Der schwenkt jetzt mal ja voll das Thema um. Da warst du ja vom Kopf gestoßen, mein Freund. Ja, also das kann nur so sein. Ja, aber finde ich auch irgendwie schön, wenn du das machst. Ein Querdenker halt. Ja, so bist du ein unfassbar sexy Querdenker. Spielen wir jetzt FIFA? Ich muss ja diesen Podcast noch in die Welt hinaus posaunen, Chris. Es besteht keine Möglichkeit, jetzt FIFA zu spielen. Ah, der Koop-Modus, den möchte ich jetzt mit dir spielen. Ja, verstehe ich. Aber vielleicht schafft man es ja in einer Stunde. Ja, jetzt gibt es noch ein Problem und zwar. Ich muss um 7 zum Arzt. Ja, das ist ein Riesenproblem für dich. Boah. Aber das viel schlimmere Problem ist ja im Endeffekt, es steht uns ja eine Fight Night ins Haus, Chris. Mhm. Am, was ist das für ein Tag? Samstag? Ich weiß nicht, das ist in Australien an einem Freitag, glaube ich. Oder, ach, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine Fight Night in Australien. Die Card ist eigentlich ganz interessant, teilweise natürlich auch wieder Leute dabei, von denen wir beide noch nie was gehört haben. Und wir haben jetzt so ein kleines zeitliches Problem. Es könnte sein, dass es uns nicht reicht, dazu eine Show zu machen. Wenn es uns reicht, dann werdet ihr es natürlich, könnt ihr euch denken, auf mmaradio.wordpress.com oder auf twitter.com/mmaradio.de oder facebook.com/mmaradio.de mitbekommen. Oh, ich kann dir sagen, wann der Winner revealed wird. Na, jetzt aber. Feierlich wird der Gewinner von Alexander Gustafsson versus GSP am 13. Dezember. Oh, mein Ehrentag. Da wird das finale Cover revealed mit Johnny Bones und Mr. X. Du meinst, das ist mein Ehrentag, Chris. Das ist dein Ehrentag. Ach so, ja. Ja. Das ist ja eine Dreifachparty jetzt schon. Ich bei Happy Day mit dem Tobi, dann Gustafsson oder GSP. Mein Gott, werde ich besoffen sein. Was glaubst du denn? Meinst du, das war eine Finte? Dass ich glaube GSP. Ich glaube es auch. Aber ich würde mich über Gustafsson mehr freuen, sage ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, jetzt ganz kurz noch zu der Fight Night hier hinten kommt er drauf. Als dieser Mann, der davor warnt, das Spiel zu kopieren. Jetzt nochmal kurz zu dieser Fight Night Prediction Show. Wir versuchen es auf jeden Fall irgendwie hinzubekommen. Sollte es uns nicht gelingen, dann tut's uns leid. Dann gibt's halt nur ein Recap. Ihr werdet es miterleben. Miterleben könnt ihr aber auch am Freitag um 16.30 Uhr. Ach ja. Eventuell, aber ganz eventuell einen Live-Podcast. Ja, das muss reichen als Information. Naja gut, ist dein Problem. Wenn du nicht weiter ausführen willst. Ich hab das nicht nötig, Ricky. Also 4:12 hat nichts mehr nötig. Wir haben alles erreicht. Das stimmt. Die WM-Verlosung. Nee, wie heißt das? Verlosung, der WM-Titel wird da verlost, glaube ich sogar. Die WM-Verlosung wird live kommentiert. Ist das nicht das WM-Cover-Vote, was da stattfindet am Freitag? Komm, mach hin, wir mit FIFA spielen. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.